Wir geben dir die Ehre, Herr. Wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Komm, gib ihm die Ehre, gib ihm die Ehre, gib Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, komm, komm, komm, komm, ihr könnt noch mehr. Komm, lass uns ihm wirklich die Ehre geben. Yes, Lord. Halleluja, Halleluja. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Halleluja, Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, heute Morgen ist der Himmel offen hier, weil Jesus hat ihn aufgemacht vor 2000 Jahren. Und vom Thron des Vaters aus gehen Blitze, Stimmen und Donner. Blitze sind energetische Entladungen, Energieentladungen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen hier wirklich Entladungen der Kraft, die vom Thron Gottes ausgeht, freisetzen möchte in unserer Mitte. Jede Entladung vom Thron Gottes ist eine andere Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Manche Blitze sind Wunder. Manche Blitze sind Überführung. Manche Blitze sind Heilung. Manche Blitze sind Positionierung. Manche Blitze bringen Begegnungen mit Jesus. Setzen einen Raum frei, in dem du Jesus begegnen kannst. Manche Blitze sind Durchbrüche. Manche Blitze bringen Befreiung. Ich habe das vor einigen Jahren mal in einer Vision gesehen, wie diese Blitze ausgingen vom Thron. Und jeder hier auf der Erde, der so einen Blitz aufgefangen hat, hat eine Manifestation Gottes in seinem Leben erlebt. In welcher Form auch immer. In Form einer persönlichen Begegnung mit ihm, in Form einer Vision, in Form einer Heilung, in Form eines Wunders, was auch immer. Lass uns heute Morgen hier Blitze einfangen. Lass uns heute Morgen hier Blitze kanalisieren. Lass uns uns ausstrecken. Lass uns ausstrecken. Wirklich die Kraftwirkungen Gottes gehen aus vom Thron des Vaters. Halleluja. Lass uns dieses Lied singen. Komm hier herauf. Halleluja. Ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich einige spezielle Kraftwirkungen vorbereitet hat. Blitze, die ausgehen vom Thron Gottes. Aber es sind noch nicht viele in der Position, gerade jetzt, diese Blitze einzufangen, diese Blitze zu kanalisieren. Weil du bist noch zu abgelenkt. Du bist noch zu wenig ausgerichtet. Die allermeisten hier im Raum sind noch nicht wirklich auf der Frequenz Gottes. Da ist noch nicht dieses tiefe Ruf der Tiefe zu. Du hast es zwar gesungen, aber es ist noch nicht in deinem Herzen angekommen. Es ist noch nicht in deinem Innersten angekommen. Dieses wirklich tiefe. Tiefe ruft der Tiefe zu. Ich gehe nicht von hier weg, ohne meine Berührung von Gott. Ich gehe nicht von hier weg, ohne dass der Blitz Gottes in meinem Leben eingeschlagen hat. Da ist noch nicht diese Entschiedenheit bei vielen, noch nicht diese Entschiedenheit. Ich sage dir, Gott tut seine Blitze nicht einfach beliebig irgendwo verstreuen, sondern sie werden dort kanalisiert auf der Erde, wo jemand empfangsbereit ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen das jetzt noch einmal und einfach nur den Refrain. Und ich gebe dir nochmal die Gelegenheit, dich wirklich zu verbinden mit dem, was du singst. Tiefe ruft der Tiefe zu. Und wirklich im Geist und in der Wahrheit zu singen und dich zu verbinden, wenn du möchtest, dass Gottes Blitze heute in dein Leben kommen, dann einfach mit allem, was in dir ist, verbinde dich mit dieser Frequenz. Verbinde dich mit dem Himmel. Verbinde dich mit seiner Herrlichkeit. Tu alles andere weg. Weißt du, alles andere ist unklar. Ist irgendwie unsauber. Deine Gedanken sind hier, deine Gedanken sind da. Tu das weg in Jesu Namen und richte dich 100% aus auf ihn, auf den Kanal, aus dem die Herrlichkeit Gottes hervorkommt. Lass es uns nochmal singen in Jesu Namen. Halleluja. Streckt sich gerade aus und du bist im Begriff, ein neues Werk zu beginnen, einen neuen Dienst zu beginnen, ein geistlicher Dienst zu beginnen, aber du streckst dich aus wirklich nach der Kraftbefähigung für diesen Dienst, du streckst dich aus nach der Kraftbefähigung, wirklich diese Vision zu erfüllen, und Gott hat ein Ausstrecken gesehen, gerade jetzt, wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne, da ist ein Blitz vom Thron Gottes für dich, da ist ein Blitz vom Thron Gottes für dich bereitet, in Jesu Namen, Halleluja, in Jesu Namen. Und ihr Lieben, ich glaube, da sind auch Blitze vorbereitet heute Morgen. Blitze der Kraft Gottes für alle Mütter. Halleluja. Gott hat nicht vergessen, dass heute Muttertag ist. Und er ehrt Mütter, die eine heilige, göttliche Bestimmung von ihm bekommen haben, Kinder zur Welt zu bringen und Kinder aufzuziehen und Kinder einfach wirklich die zukünftige Generation für diese Welt ist in ihren Händen, zusammen mit den Vätern natürlich. Aber ich glaube, dass Gott ganz besonders die Mütter ehrt, weil sie haben den Schmerz der Geburt und sie haben die körperlich engste Bindung an das Kind und somit haben sie eine besondere Power, auch wenn es um geistliche Dinge geht. Ich glaube, dass Mütter eine besondere Power darin haben, wenn sie für ihre Kinder beten. Amen. Es gibt die bekannte historische Geschichte von dem Kirchenvater Augustinus, der ja die Kirchengeschichte massiv geprägt hat, bis hin zu Martin Luther, der bei der Neuentdeckung der Gerechtigkeit aus Glauben auf Augustinus zurückgegriffen hat. Und Augustinus wuchs auf als Kind einer gläubigen Mutter und eines heidnischen Vaters. Und er lebte als Heide, aber seine Mutter hörte nicht auf, für ihn zu beten. Und sie war zunehmend verzweifelt über die Wege ihres Sohnes, weil er hat sich dann einer Sekte zugewendet, einer esoterischen Sekte. Und sie war zunehmend verzweifelt und hat einen Bischof in ihrer Verzweiflung um Rat gebeten damals, den Bischof Ambrosius. Und dieser Bischof hat sie angeschaut und hat zu ihr gesagt, ein Kind so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Und kurze Zeit später, da hat sich Augustinus bekehrt und seine Mutter hatte Zeit seines Lebens einen großen Einfluss auf ihn, auch auf seine theologische Prägung und oder Zeit ihres Lebens, so muss ich besser sagen, weil sie ist vor ihm gestorben. Aber sie hatte einen gewaltigen Einfluss auf sein Leben. Und ich glaube, weißt du weißt gar nicht, wenn du jetzt kleine Kinder hast, du weißt gar nicht, wen du aufziehst. Vielleicht den nächsten, ja, Kirchenvater oder wie auch immer. Ja, du weißt es nicht, den nächsten Weltevangelisten, den nächsten Erweckungsprediger, den nächsten Apostel, Propheten, was auch immer du aufziehst. Und selbst wenn deine Kinder schon erwachsen sind, dann haben deine Gebete immer noch gewaltige Macht, was man bei Augustinus sehen kann. Oder auch die andere Geschichte, das ist auch eine wahre Geschichte von dem Mann, der vor Gott weggelaufen ist und nichts mit ihm zu tun haben wollte, aber Gott hat nicht locker gelassen, ist ihm immer wieder nachgegangen und irgendwann mal war es ihm, weil immer wieder durch prophetische Worte und so weiter wurde er angesprochen und irgendwann mal ist er in den Wald gerannt und hat gesagt, Gott, lass mich endlich in Ruhe. Daraufhin hat Gott ganz klar zu seinem Herzen gesprochen und hat gesagt, wenn du deine Mutter dazu bringst, aufzuhören, für dich zu beten, dann lasse ich dich in Ruhe. Halleluja. Und kurz darauf hat er sich bekehrt. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Das ist die Power. Das ist die Power von Gebeten von Müttern. Und deswegen lade ich jetzt einfach an der Stelle alle Mütter, egal ob deine Kinder noch klein sind oder ob sie schon erwachsen sind, einfach jede Mutter, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Und Gott möchte dich mit seiner Kraft neu segnen. Kraft für deine Gebete, Kraft und Weisheit für die Erziehung. Segnungen einfach vom Himmel, Herrlichkeit vom Himmel für dich. Auch wirklich dich beschenken. Er möchte dich einfach auch beschenken, weißt du? Er liebt einfach Mütter. Und er möchte dich einfach beschenken. Wir wollen dich heute auch beschenken. Du kriegst zum Schluss noch was Kleines von den Ordnern, ja? Also allein deswegen lohnt sich's. Halleluja. Aber das Wichtigste ist der Segen. Und ich möchte einfach alle vom pastoralen Team bitten, wenn ihr nicht selber, gut, vieles natürlich selber, schwierig, preis den Herrn, Halleluja. Pass auf, wir machen es einfach so, die vom pastoralen Team, ihr betet zuerst für die Mütter und dann wird für euch gebetet, wenn ihr Mütter seid, okay? Also wir dienen zuerst und dann wird uns gedient, okay? Und genau, Irina kommt mit mir, Halleluja. Und wir segnen euch. Und ihr spielt einfach im Hintergrund. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Beginnt einfach die Hände aufzulegen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese kostbaren Frauen Gottes, Herr. Für diese kostbaren Mütter, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wirken in ihrem Leben und durch ihr Leben, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen, Herr, Blitze vom Himmel ausgehen lässt. Blitze der Ermutigung, Blitze der Kraft, auch für die Gebete, die aufsteigen zum Himmel. Blitze der Weisheit. Oh, Blitze der Autorität. dass heute Morgen Blitze ausgehen vom Thron Gottes in das Leben der Mütter hinein. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du die Mütter ehrst, Herr. Halleluja. Dass du ihnen deine Liebe zeigst heute Morgen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe den Eindruck, dass manche wie unter Verdammnis sind, weil noch nicht alles sichtbar geworden ist bei deinen Kindern. Aber Gott sagt heute, glaub mir und erinnere dich an die wahre Geschichte, die unser Pastor erzählt hat, dass eine betende Mutter nicht enttäuscht werden wird und dass die Gebete einer betenden Mutter, die von ganzem Herzen betet, erfüllt werden für ihre Kinder. Also tu alle Verdammnis weg. Tu alle Verdammnis jetzt weg. In Jesu Namen. Ich sage es, zerbrochen. Jedes Joch, wo der Feind ein Joch der Verdammnis auf dich gelebt hat, jetzt zerbrochen im Namen Jesus. Ich setze neu Glauben frei. Power, ein Wissen. Deine Gebete sind stark, sind mächtig und sind erhört im Himmel und kommen zustande auf der Erde. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Segnet sie weiter. Segnet sie weiter. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Alle vom pastoralen Team, legt einfach Hände auf. Männer und Frauen natürlich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Macht, Herr. Oh, danke, Herr, dass du mit deinem Geist auf alle diese Mütter kommst, Herr. Oh, danke, Herr, dass du von heute an, Herr, mit einer neuen Schippe Autorität, einer neuen Schippe Durchschlag, Herr, auf ihren Gebeten bisher, auf ihren Worten bisher, wenn sie sprechen, Herr. Danke, Vater, dass von heute an, Herr, etwas Neues auf sie kommt, Herr. In Jesu Namen, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Welcher Mutter wurde noch nicht die Hand aufgelegt? Streck einfach kurz deine Hand aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Herr, wo ist noch jemand, dem noch nicht die Hand aufgelegt wurde? Dir? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und jetzt lass uns mal all diesen kostbaren Müttern wirklich einen kräftigen Dankesapplaus geben für den Dienst, den sie tun. Weil durch sie kommt die zukünftige Generation in ihre Bestimmung hinein. Nicht nur durch sie, aber ganz stark auch durch sie kommt die zukünftige Generation in ihre Bestimmung hinein. Halleluja. Also lasst uns ihnen Danke sagen. Und bevor ihr Mütter zum Platz geht, Achtung, bevor ihr Mütter zum Platz geht, die Ordner sind bereit, euch ein kleines Geschenk zu überreichen. Das ist so ein kleines gebackenes Herz. Also ihr Ordner, ganz schnell, gebt ihnen einfach die Geschenke, geht einfach auf die Mütter zu und gebt ihnen die Geschenke. Ja, da sind sie, die Körbe. Also bevor ihr zum Platz geht, einfach stellt sicher, dass ihr so ein Geschenk mitnehmt. Okay, auf der Seite vielleicht auch noch. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Nehmt euch einfach ein Herzchen weg. Preist den Herrn. Und während ihr zum Platz geht, kündige ich gleich noch was Zweites an. Und zwar haben wir heute Morgen ja auch eine Kindersegnung. Spezielle Kindersegnung. Und ihr wisst ja, wir taufen nicht die kleinen Babys, Weil für die Taufe braucht es eine Entscheidung. Für die Taufe braucht es eine persönliche Entscheidung für Jesus. Deswegen taufen wir nicht die kleinen Babys. Aber wir segnen die kleinen Babys und die Kinder. Weil das hat uns Jesus geboten. Und in Markus 10, Vers 13 bis 16 heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Halleluja. Und wir wollen heute Morgen mehrere Kinder mit ihren Eltern, immer die Eltern werden immer mitgesegnet, wollen wir segnen. Und wir möchten euch gerne diese Kinder vorstellen, auch als Gemeinde, dass ihr auch weiter für sie betet und natürlich für die Eltern. Und dann wollen wir auch als pastorales Team die Eltern mit ihren Kindern segnen. Und deswegen alle, die zur Kindersegnung jetzt angemeldet sind, kommt ihr einfach mal nach vorne mit euren Kindern. Irina, kommst du mit nach unten? Geben wir ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Heißen wir sie mal willkommen. Wir fangen hier an und fragen mal, wie heißt ihr zwei? Ich bin die Sandy. Okay. Und ich bin der Jonas. Halleluja. Und er kann schon selber reden. Preis den Herrn. Ja, schon ein bisschen größer. Unser größtes Segnungskind heute Morgen. Okay? Also, wir werden euch gleich segnen. Und für jedes Kind gibt es immer auch einen Segensspruch dann, den ich vorlesen werde, bevor wir segnen. Okay? Aber jetzt frage ich erstmal hier. Ich bin die Tamara und das ist die Anastasia. Anastasia heißt Auferstehung. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Wer seid ihr? Ich bin Ella. Jackson. Und unsere Tochter Kataleya Nuriel. Kataleya Muriel. Okay, alles klar. Schön. Wunderbar. So. Noch jemand? Genau. Für euch haben wir jetzt keine Karte, aber ihr kommt dann nachher nochmal auf uns zu. Genau. Also. Ich bin die Steffi und das ist die Isabella. Isabella, okay. Und das ist? Der Daniel und der Theodor. Okay. Alles klar. Halleluja. Sieht ziemlich glücklich aus. Okay. Kommt doch einfach alle noch ein bisschen mehr in die Mitte, sodass dass alle in der Gemeinde einfach auch euch sehen können, auch über Livestream. Und ich möchte einfach, bevor wir euch segnen, und das pastorale Team kann schon nach vorne kommen, bevor wir euch segnen, möchte ich einfach auch noch die Segnungsverse vorlesen, und zwar zum einen für Jonas. Er steht in Psalm 23, Vers 6. Da heißt es, nur Güte und Gnade werden mir alle Tage meines Lebens folgen und ich werde im Haus des Herrn für immer wohnen. Amen. Halleluja. Und der Segnungsvers für Anastasia steht in Jesaja 43, Vers 4. Da heißt es, du bist kostbar in meinen Augen und wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Amen. Wir haben dich auch lieb. So, der Segnungsvers für Kataleya Nuriel steht in Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Amen. Und ihr bekommt noch einen Segnungsvers im Nachhinein. Okay? Halleluja. Gut, ihr Lieben, lasst uns mal alle als Gemeinde aufstehen zusammen und lasst uns wirklich das tun, was Jesus uns vorgemacht hat, nämlich die Kinder zu segnen und mit ihren Eltern natürlich sie zu segnen. Also kommt einfach dazu, ihr vom pastoralen Team, legt ihnen die Hände auf und ihr anderen streckt einfach eure Hände aus nach vorne. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese kostbaren Kinder, die du in diese Welt gesetzt hast, Herr. Herr, keines dieser Kinder ist ein Zufall, Herr, sondern sie wurden gemacht im Himmel, Herr. Und sie sind hier auf die Erde gekommen, Herr. Ihre Urform sahen deine Augen, heißt es im Psalm 139. Und in deine Tage sind sie alle eingeschrieben, ehe nur einer von ihnen gebildet wurde, Herr. Und Herr, wir vertrauen dir diese Kinder an und wir beten für diese Kinder, Herr, dass jedes einzelne dieser Kinder, Herr, in den vorbereiteten Tagen von dir lebt, Herr. Herr, dass dein himmlisches Buch, Herr, das du über die Tage ihres Lebens hast, dass es in Übereinstimmung kommt mit ihrem irdischen Leben, Herr. Dass ihr irdisches Leben das wiedergibt, Herr, wozu du sie bestimmt und berufen hast vor Grundlegung der Welt. Wir segnen diese Kinder. Wir segnen sie mit der Kraft Gottes, Herr. Wir segnen sie von klein auf, Herr, damit dich kennenzulernen, Herr. Wir segnen sie mit einer persönlichen Begegnung mit dir. In Jesu Namen, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr. Herr, dass du ihnen deine Nähe zeigst, Herr. Deinen Schutz, Herr. Deine Bewahrung. Deine Liebe. Deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Engel. Du sagst in deinem Wort, dass die Engel dieser Kleinen dein Angesicht Tag und Nacht sehen, Herr. Und so stellen wir diese Kinder unter den Schutz des Blutes von Jesus. Wir stellen diese Kinder unter die Hand des allmächtigen Gottes. Und mit ihnen segnen wir ihre Eltern, Herr. Halleluja. Oh, wir segnen ihre Eltern mit Weisheit. Wir segnen ihre Eltern mit Liebe, Herr. Wir segnen ihre Eltern mit Klarheit. Wir segnen ihre Eltern, Herr. Herr, mit Freude auch, Herr. Diese Kinder zu erziehen, Herr. Du hast sie ihnen anvertraut, Herr. Und so wie du uns erziehst, so erziehen die Eltern ihre Kinder, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass diese Kinder aufwachsen, Herr. Mit einer Klarheit der Liebe, Herr. Einer Klarheit der Autorität, der Sicherheit, des Schutzes, Herr. Danke, Herr, dass diese Kinder optimal gefördert werden, Herr. Auch durch die Eltern, Herr. Und wir segnen, ja, wir segnen euch Eltern in Jesu Namen mit Weisheit. Wir segnen euch mit Stärke. Wir segnen euch auch mit Geduld, mit Ausharren und mit dem Geist des Gebets. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lasst uns ihnen einfach allen zusingen. Segne sie, Herr. Segne sie. Lasst uns nochmal unsere Hände ausstrecken, alle unsere Augen schließen und einfach ihnen das zusingen im Geist. Segne sie. Segne sie. Lassen Sie noch mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Und dann dürft ihr wieder an euren Platz gehen. Und wir gehen weiter mit dem Wort Gottes heute Morgen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Einfach Segen, weißt du, segnen heißt, etwas sagen, auf dem die Kraft liegt, das zu bewirken, was du sagst. Das ist Segen. Segen ist eine Sache der Kraft. Ein bisschen weiter vor. Segnen ist eine Sache der Kraft, ist eine kraftvolle Sache. Halleluja. Preist den Herrn. Das andere Mikrofon funktioniert nicht, oder? Okay, gut. Preist den Herrn. Dann möchte ich gerne heute Morgen euch ganz kurz, wir haben ja heute Morgen auch Abendmahl, möchte ganz kurz heute Morgen predigen und euch eine Vision weitergeben, die ich vor einigen Jahren hatte. Einige von euch haben mich schon mal gehört, wie ich diese Vision mitgeteilt habe, aber ich habe empfunden, einfach gerade jetzt, in dieser Zeit, dass es wichtig ist, dass wir uns an diese Vision erinnern. Für die, die sie schon kennen und für die, die sie noch nicht kennen, du hörst sie vielleicht zum ersten Mal. Aber wir leben in besonderen Zeiten, ihr Lieben. Wir leben in speziellen Zeiten. Sag mal zu deinem Nachbarn, du lebst in einer speziellen Zeit. Halleluja. Die Welt wird erschüttert und wir können es sehen um uns herum wie nie zuvor. Das heißt, in Haggai 2 ist es vorausgesagt, da heißt es, die ganzen, alle Nationen werden erschüttert werden. Und das erleben wir. Wir erleben das, weißt du, wenn Israel so erschüttert wird, wie es momentan erschüttert wird, dann ist es ein Zeichen für alle Nationen. Weil Israel ist Gottes Volk und am Volk Gottes kann man erkennen, was die Stunde für die Nationen geschlagen hat. Israel ist der Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. Und deswegen leben wir wirklich mehr und mehr in diesen Zeiten, von denen der Prophet Haggai gesprochen hat. Alle Nationen werden erschüttert. Aber gleichzeitig hat der Prophet Haggai noch etwas anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, in genau dieser Zeit werde ich dieses Haus, den Tempel Gottes, Paulus sagt im Neuen Testament, der Tempel Gottes, der seid ihr. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du. In dieser Zeit werde ich den Tempel Gottes füllen mit größerer Herrlichkeit als je zuvor. Amen. Mit anderen Worten, Gott wird seine Herrlichkeit, Gott gießt seine Herrlichkeit aus, Gott setzt seine Herrlichkeit frei in dieser Zeit wie nie zuvor, mitten in den Zeiten der Erschütterung. Amen. Und was ich vor einigen Jahren gesehen habe in dieser Vision, war Folgendes. Ich habe gesehen, wie Menschen von überall her einen Hunger bekamen in ihr Herz von Gott, einen Hunger, seine Herrlichkeit zu erleben, einen Hunger, wirklich Gott manifestiert zu sehen auf der Erde. Ich habe gesehen, wie diese Menschen zusammengezogen wurden, sich verbunden haben im Geist. Diese Menschen mit diesem selben Hunger, die gesagt haben, hey, wir lesen es in der Bibel, es steht in der Bibel, Jesus hat gesagt, dieselben Dinge, die ich tue, die werdet ihr auch tun, wenn ihr an mich glaubt und noch größere darüber hinaus. Und diese Söhne und Töchter Gottes, die ich in dieser Vision gesehen habe, sie haben diese Vision, sie haben diesen Bibelvers gelesen und sie haben gesagt, hey, das wollen wir auch erleben. Amen. Wir wollen erleben, was die Bibel verheißen hat für die Gemeinde Jesu. Amen. Wie viele von euch wollen erleben, was die Bibel verheißen hat? Wie viele von euch wollen, wie mein Freund Sid Roth sagt, immer, wie viele von euch wollen normal werden, aber normal, so wie es die Bibel sagt? Amen. Wie viele von euch wollen erleben, dass das für sie normal ist, was von der Bibel her normal ist für uns? Amen. Halleluja. Ich habe gesehen, wie Gott in dieser Vision, habe ich das gesehen, wie Gott diese Menschen zusammengezogen hat und zwar an unterschiedlichen Orten, an vielen verschiedenen Orten. Ich habe gesehen, zuerst waren es einzelne Orte, an denen Gott die Menschen zusammengezogen hat, die diesen gemeinsamen Hunger hatten. Und dann habe ich gesehen, wie an immer mehr Orten diese Menschen zusammenkamen und zusammengezogen wurden. Und wo immer diese hungrigen Menschen zusammenkamen, da entstanden Zentren der Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Es entstanden Zentren, ich sag mal, wo die Herrlichkeit Gottes sich lagern konnte mit all dem übernatürlichen Wirken, das darin enthalten ist. Ich habe gesehen, wie von diesen Zentren mehr und mehr Zeichen und Wunder ausgingen. Wie die Kraft Gottes sich mächtig manifestiert hat. Es war wie so Taschen der Herrlichkeit Gottes an unterschiedlichen Orten. Zuerst an 1, 2, 3, 4, dann an 10, 20, 100, tausenden von Orten begann sich die Herrlichkeit Gottes zu manifestieren mit all dem Übernatürlichen, was die Bibel verheißen hat. Der Wolke der Herrlichkeit, den Zeichen und Wundern, ja, die Blitze Gottes, wir haben es heute schon davon gehabt. Amen. Sie setzten sich frei dort, wo dieser Hunger war. Sie setzten sich frei dort, wo diese Menschen zusammenkamen, in diesem einen gemeinsamen Hunger. Und dann habe ich noch was gesehen, dann habe ich gesehen, wie diese Zentren der Herrlichkeit, wie sie mehr und mehr zu geistlichen Regierungszentralen wurden. Also nicht natürliche Regierungszentralen, so wie das Bundeskanzleramt oder der Bundestag, sondern Regierungszentralen im Geist, von denen aus Autorität ausgeübt wurde, geistliche Autorität ausgeübt wurde, wo gesprochen wurde, wo Dinge in Existenz gerufen wurden. Ja, Hiob 22, Vers 28 wurde erfüllt, wo es heißt, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Das heißt, da waren diese Söhne und Töchter, die sich versammelt haben in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes. Und sie haben gemeinsam Autorität wahrgenommen und die Atmosphäre über ganzen Regionen und Nationen hat sich verwandelt. Amen. Halleluja. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ihr Lieben, ich glaube das. Weil die Herrlichkeit Gottes ist die stärkste Dimension, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also manchmal sagen Leute, ja, bei unserem Ort, da ist ein ganz extrem dämonischer Geist, der herrscht da. Also ich sag dir was, wenn du da bist, nicht mehr länger. Amen. Halleluja. Weil da, wo du bist, ist die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist noch immer beherrschend in Bezug auf jede andere Atmosphäre. Die Herrlichkeit Gottes hat in sich immer noch die Dominanz über jede andere Atmosphäre, über jeden anderen Geist, über jede andere Macht. Wo die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, da ist Regierungsautorität. Weißt du, Regierungsautorität, so dass wir sprechen und es geschieht, ist immer nur da, wo die Herrlichkeit Gottes auch ist. Amen. Deswegen waren diese Zentren der Herrlichkeit Regierungszentralen. Nicht jede Gemeinde ist automatisch eine Regierungszentrale im Geist, sondern da, wo die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, ist Regierungsautorität. Du kannst es sehen, ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, ja, gab es zwei Zutaten, aus denen oder mit Hilfe von denen die Welt geschaffen wurde. Es war ja Chaos über der Urflut, heißt es. Ja? Chaos herrscht über den Wassern. Tohu wa bohu steht da im Hebräischen. Ja? Da kommt unser Wort her. Tohu wa bohu. Und dann heißt es aber, der Geist Gottes brütete über den Wassern. Was war das? Die Wolke der Herrlichkeit. Heute Morgen bist du vielleicht hier mit Tohu wa bohu in deinem persönlichen Leben. Aber ich sag dir was, die Herrlichkeit Gottes brütet. Amen. Sie brütet schon. Kannst du es wahrnehmen? Ich hoffe, mehr und mehr. Amen. Sie brütet über dir. Also, die Herrlichkeit Gottes brütet über dem Chaos. Und in diese Herrlichkeit, oder in diese Herrlichkeit hinein sozusagen, sprach Gott. Und Gott sprach. Und jetzt pass auf. Und Gott sprach, es werde Licht. Und 3 Monate später wurde es langsam heller. Nein, steht so nicht da, oder? Sondern es steht da, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, es war Licht. In einer Sekunde war es Licht, nicht mal in einer Sekunde, in einem Bruchteil einer Sekunde. Sofort war es Licht. Warum war es sofort Licht? Weil da diese Substanz war. Weil Gott, weißt du, Gott sprach nicht einfach nur im luftleeren Raum, sondern Gott sprach in seiner ganzen Herrlichkeit. Gott sprach aus seiner ganzen Herrlichkeit. Gott sprach in seine Herrlichkeit hinein. Gott sprach in dieser Dimension. Und ich sage dir, heute spricht Gott durch dich und durch mich in dieser selben Dimension. Und es hat immer noch die gleichen Auswirkungen. Halleluja. Das ist so. Weißt du, die volle Herrlichkeit, die volle Autorität liegt im Raum der Herrlichkeit Gottes. Und es gilt für dein persönliches Leben, aber es gilt auch kollektiv für uns zusammen. Weißt du, die volle Autorität hat im neuen Bund niemals nur ein Einzelner. Sondern die volle Autorität hat immer die Familie Gottes gemeinsam, aber in der Herrlichkeit. Amen. Es ist nicht eine menschliche Sache, verstehst du? Weißt du, Gott hat nicht ein Meeting abgehalten im Himmel und hat gesagt, so, ihr Engel, komm mal her, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir jetzt die Welt schaffen würden? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Okay, 2/3 dafür, gut, das ist ganz gut, das ist eine verfassungsgebende Mehrheit. Also können wir das machen. Oh nein, leider nur absolute Mehrheit, das reicht nicht für solche schwerwiegenden Entscheidungen. Nein, so war es nicht, oder? Es war nicht irgendwie Demokratie, das war nicht irgendwie eine Abstimmung, sondern es war wie ein Mann, es war eine Einheit, verstehst du? Es war einfach. Amen. Es war einfach, verstehst du? Halleluja. Nicht menschlich, sondern im Geist, aus der Herrlichkeit Gottes. Und die Gemeinden, die sich in der Herrlichkeit Gottes versammeln, weißt du, Die Sache ist die Herrlichkeit Gottes, die Wirksamkeit Gottes setzt sich nur da frei, wo Menschen danach hungrig sind. Aber wo Menschen hungrig sind, setzt sich die Substanz frei. Und wo sich die Substanz freisetzt, geht's ab, wenn wir sprechen. Das ist immer noch die Voraussetzung. Weil manchmal ist es auch so, es gibt auch manchmal Gottesdienste oder Gemeinden, wo es dann so ist, da setzt sich die Herrlichkeit frei, aber keiner macht was damit. Alle sagen, wow, das war stark, ja, aber was ist passiert? Nix, weil der Geist Gottes brütete über dem Wasser, aber keiner sprach. Amen, kannst du sehen. Weißt du, das ist auch für dich persönlich. Es ist nicht ausreichend, dass du, dass du eine starke Zeit in der Herrlichkeit Gottes hast für dich persönlich, sondern du musst es konkret nehmen und kanalisieren. Du musst was damit machen. Was will Gott? Wo will Gott, dass du reinsprichst? Was will Gott, dass du in Existenz rufst? Was will Gott, dass du freisetzt, wie im Himmel, so auf Erden? Weißt du, nur als Christ nur den ganzen Tag so vor Gott zu sitzen und sagen, wow, die Herrlichkeit Gottes, wow, geht's mir gut, wow, fühle ich mich gut. Das verändert noch nichts wirklich hier auf dieser Erde. Es braucht immer beides. Es braucht die Substanz der Herrlichkeit und es braucht jemand, der spricht. Also sag mal zu den Nachbarn, mach deinen Mund auf. Halleluja. Und was für dich persönlich gilt, wie gesagt, für uns als Gemeinschaft. Weil, was ich in dieser Vision gesehen habe, waren nicht einzelne hungrige Leute, die irgendwo wild durcheinander gelaufen sind und irgendwo sich auf irgendeinen hohen Berg gestellt haben und Shofar geblasen haben und gesagt haben, so, jetzt verändere ich die Atmosphäre, weil ich da bin. Ja, verstehst du? Ja, nichts gegen Shofarblasen wollte ich damit nicht sagen. Aber weißt du, die Shofarbläser sollten verbunden sein mit dem Leib Christi. Und es sollte eine Strategie dahinter sein. Nur einfach aus deiner eigenen Inspiration heraus auf irgendeinen Berg raufzusteigen und zu denken, dass dadurch die ganze Stadt sich verändert, ist ein bisschen anmaßend, verstehst du? Da kannst du lang blasen. Das Einzige, was du kriegst, ist vielleicht eine Anzeige wegen Lärmbelästigung oder so. Verstehst du? Und wie gesagt, nichts gegen Shofarblasen. Aber es ist stark, ja, wir machen das ja auch. Aber es kommt aus der Gemeinschaft heraus. Amen. Es ist die Gemeinschaft. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 16, Vers 18? Er hat gesagt, als Petrus bekannt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann hat er gesagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Auf diesen Fels werde ich meine, was? Gemeinde bauen. Nicht meine einzelnen Söhne und Töchter, sondern meine Gemeinde werde ich bauen auf diesen Fels und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und jetzt das griechische Wort für Gemeinde, das da steht, das hat Jesus ganz bewusst gebraucht und es hieß bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus es so gebraucht hat, noch nicht das, was es für uns heute heißt. Es hatte nicht die Bedeutung von Kirche oder keiner konnte sich damals das vorstellen unter Kirche, gab es ja noch nicht. Hatte auch nicht die Bedeutung von Gemeinde in unserem heutigen Sinne, sondern dieses griechische Wort heißt schlicht und einfach Ekklesia. Und Ekklesia heißt wörtlich übersetzt die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Die Gemeinschaft derer, die in diesem Fall von Gott herausgerufen und zusammengerufen sind. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, was mit diesem Begriff damals, zur damaligen Zeit, im Hintergrund mitklang. Und das hat Jesus ganz bewusst deswegen so eingesetzt. Er hat ganz bewusst diesen Begriff eingeführt, weil was die Menschen damals darunter verstanden haben, war eine Gemeinschaft von Herausgerufenen, und zwar eine ganz bestimmte Gemeinschaft von Herausgerufenen. Genauer gesagt, die Gemeinschaft der wehrfähigen, volljährigen Männer in einem griechischen Stadtstaat. Einer griechischen Polis, ja, griechischer Stadtstaat. Griechische Stadtstaaten wurden so regiert, die waren ja nicht so groß, ja, es waren keine 80 Millionen Einwohner oder so, sondern vielleicht ein paar Tausend, wenn es hochkam, ja. Und diese Stadtstaaten wurden so regiert, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr wurden alle wehrfähigen, volljährigen Männer, also die schon, beziehungsweise nicht nur wehrfähig, sondern die schon Kriegsdienste geleistet hatten, also es spricht davon, die Mündigen, die einfach ihren Platz eingenommen hatten, auch für die Verteidigung der Stadt, diese Männer wurden zusammengerufen. Sorry, es war damals noch ohne die Frauen, heute ist es anders, Halleluja. Aber sie wurden zusammengerufen und sie versammelten sich und gemeinsam, durch Abstimmung in diesem Fall, gemeinsam bestimmten sie, wie die Politik ihrer Stadt ging. Mit anderen Worten, sie übten Regierungsautorität aus. Als also Jesus von der Ekklesia sprach, von der Gemeinde, ja, von der es ja zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt, dass sie der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist, ja, hier in dieser Welt. Ja. Denk mal drüber nach, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, das bist nicht du allein, sondern es ist die Gemeinde. Ja. Okay. Als Jesus von dieser Ekklesia sprach, da sprach er von einer Gemeinschaft von mündigen, entschiedenen, volljährigen Männern in dem Fall, also ich sag mal Vertretern, die gemeinsam ihre Regierungsautorität wahrnahmen. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist dazu bestimmt, gemeinsam Regierungsautorität wahrzunehmen. Amen. Das heißt, mit anderen Worten, Reinhard Bonnke hat es ja mal gesagt, die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer. Er hat gesagt, sie ist ein Rettungsschiff. Ich glaube, dass sie noch mehr ist als ein Rettungsschiff. Sie ist nicht nur ein Rettungsboot, das ist sie auch. Aber sie ist eine Regierungszentrale, die Autorität ausnimmt über ganze Regionen und Nationen und so natürlich die Ernte einbringt. Amen. Also Rettungsboote sind definitiv inbegriffen. Halleluja. Aber es sind Regierungszentralen. Und ich habe das gesehen in dieser Vision, wie diese Regierungszentralen sich gebildet haben und stark wurden und wirklich Herrlichkeit ausging. Und ich glaube, hier ist auch so eine Regierungszentrale, die Gott bildet, verstehst du? Er ist immer noch dabei. Amen. Halleluja. Er ist immer noch dabei. Er zieht zusammen. Er ruft zusammen. Er ruft die Hungrigen zusammen, um gemeinsam diese Gemeinschaft derer zu formen, die Regierungsautorität ausüben. Und ich habe gesehen in dieser Vision, wie in diesen Herrlichkeitszentren, so würde ich sie nennen, wie in diesen Herrlichkeitszentren gewaltiger Lobpreis zu Gott aufgestiegen ist. Halleluja. Amen. Wie von euch haben den Lobpreis heute Morgen genossen? Halleluja. Geben wir mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus. Halleluja. Also ich glaube daran. Weißt du, ich glaube an Atmosphärenveränderung durch Lobpreis. Ich glaube daran, dass Siegeskraft im Lobpreis ist. Ich glaube daran, was 2. Chronik 20:20 lehrt, dass die Feinde in Verwirrung kommen, wenn wir wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten und den Herrn preisen und loben. Also ich glaube an die Wichtigkeit von Lobpreis. Ich glaube an die Wichtigkeit von Herrlichkeitslobpreis. Ich glaube an die Wichtigkeit von Lobpreis, der wirklich in der Kraft Gottes die Atmosphäre des Himmels in einen Raum und in eine ganze Region und über Livestream in ganze Nationen bringt. Amen. Halleluja. Gott baut, Gott zieht in dieser Zeit solche Herrlichkeitszentren zusammen, in denen das offenbar wird. Und ich meine, wir müssen nur in die Bibel reinschauen, um uns das genauer anzuschauen, wie das aussieht. Und genau das ist es letztendlich, was ich auch in dieser Vision gesehen habe. Und zwar, lies einfach nach in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Da hast du das erste Zentrum der Herrlichkeit, das es jemals gegeben hat in der Weltgeschichte. im neuen Bund. Ja. Im alten Bund war es ja der Tempel. Aber das war das erste Zentrum der Herrlichkeit nach Art des neuen Bundes. Die erste Ekklesia, die in Herrlichkeit geboren wurde, in Herrlichkeit wuchs und in Herrlichkeit Regierungsautorität wahrgenommen hat für ihre Umgebung. Damals vor allem Jerusalem, aber auch darüber hinaus Israel und schlussendlich bis in die Enden der damals bekannten Welt ging es aus von dort. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, nachdem Petrus gepredigt hat, erstmal in Vers 37 heißt es, das war seine erste Predigt an Pfingsten, ja, so ganz frisch aus der Geburtskammer des Heiligen Geistes herausgeboren, die Predigt. Und da heißt es, als sie aber das hörten, was Petrus predigte, drang es ihnen durchs Herz. Halleluja. Weißt du, in Herrlichkeitszentren dringt dir die Botschaft durchs Herz. Weil was du in Herrlichkeit sprichst, dringt durch. Also du kannst so viel menschliche Worte machen. Du kannst Menschen sagen, hey, tu dies nicht, tu jenes, mach das so. Du kannst sie hier beraten und da beraten. Aber weißt du, ohne die Kraft Gottes auf den Worten geht's nicht wirklich durch. Und ich sag dir auch für dich selber, ohne dass du es in der Kraft Gottes empfängst, weißt du, an dich ranlässt, das ist ja die andere Sache. Das eine ist, es geht aus in der Kraft Gottes und das andere ist, dass du es an dich ranlässt in der Kraft Gottes. Also die Blockaden gegen die Kraft Gottes, die kannst du in deinem Herzen aufrichten, indem du halt alles Mögliche anzweifelst und sagst, ja, das, ich bin mir auch nicht sicher, ah, das kann man jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen und so weiter. Weißt du, hier, die, weißt du, damals an Pfingsten, die haben nicht diskutiert mit Petrus. Die haben nicht gesagt, ja, also das ist echt ganz gut, doch, also da hast du echt einen guten Punkt gemacht, aber da bei der anderen Sache da, also dass wir jetzt schuldig sein sollen, weil wir Jesus gekreuzigt haben, nee, also das ist dann doch ein bisschen zu deftig, also das kann man heute so nicht mehr sagen. Ja, kennst du das? Ja, wie oft wird heute sowas gesagt in Bezug auf das Wort Gottes? Das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Ja, weißt du, Gott redet, wie er redet. Wir können es nicht ändern. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wie er vor 2000 Jahren geredet hat, so redet er heute. Also er ist nicht schizophren und sagt gestern so und heute so. Er passt nicht einfach sein Reden an das, was zeitgemäß ist oder was Leuten gefällt oder wo Leute sagen, oh wow, das tut mir jetzt aber gut. Weißt du, an Pfingsten haben sie auch nicht gesagt, oh Petrus, deine Predigt hat mir jetzt aber gut getan. Und andere haben gesagt, na, das hat mir jetzt nicht ganz so gut getan. Also der Teil hat mir gut getan, der Teil hat mir jetzt nicht so gut getan. Also offensichtlich hatten diese Menschen damals keine Blockaden in ihren Herzen. Amen. Muss immer mal wieder dein Herz überprüfen, ob du vielleicht eine Blockade in deinem Herzen hast, sodass das Wort Gottes nicht an dir wirken kann. Weil weißt du, da kann jemand dir noch so starke Kraft predigen und noch so starke Herrlichkeit predigen, wenn dein Herz nicht offen ist und es nicht reinlässt. Und wie gesagt, du merkst es ganz einfach daran. Tipp von mir, woran merkst du, dass dein Herz wirklich offen ist? Ganz einfach. Hier oben. In deinen Gedanken. Wenn du hier sitzt und jetzt der Botschaft zuhörst und nebenher hinterfragst du alles und denkst alles durch und machst hier und denkst daran, dann ist es nicht wirklich offen. Und dann darfst du dich nicht wundern, dass das Wort, obwohl es in Kraft ausgeht, im Endeffekt an dir vorbeigeht. Amen. Damals waren sie anders, weißt du, die haben Petrus angeschaut, die haben gesagt, die haben das reingelassen. Die haben ihn angeschaut, die haben gedacht, weißt, die haben diesen Petrus angeschaut und gedacht, wow, den Mann, den kennt man ja nicht mehr wieder. Der ist aufgestanden in der Kraft Gottes und er, wow, boom, ging das Wort rein. Drang ihn durchs Herz. Halleluja, und was sagten sie? Sie sagten, hey, ihr lieben Brüder, was sollen wir tun? Mit anderen Worten, wie kann dieses Wort in unserem Leben wirksam werden? Amen. Also es war ihnen nicht damit getan, okay, wir haben eine gute Botschaft gehört. Ja, heute haben wir wieder was zum Nachdenken mitbekommen. Schrecklich. Also wenn du hier heute rausgehst, ich sag's dir ehrlich, wenn du hier heute rausgehst und nachher hinterher sagst, ja, heute habe ich wieder was zum Nachdenken mitbekommen. Hey, schade um die Zeit. Amen. Es geht nicht darum, dass du was zum Nachdenken mitbekommst, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes in Kraft dein Leben verwandelt. Amen. Darum geht's. Es geht nicht um Sonntagsreden, schöne Sonntagsreden. Wie viele Sonntagsreden werden gehalten und haben nichts verändert auf der Welt? Aber ich sage dir, das Wort Gottes in Kraft verändert alles. Was anderes gibt's nicht. Weißt du, Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes zum Heil jeden, der daran glaubt. Wenn du irgendwas anderes hast, was die Welt verändert, dann sag's mir bitte. Amen. Weißt du, gute Gespräche haben die Welt nie wesentlich verändert. Ein paar gute Bücher auch nicht. Irgendwelche menschlichen Ansichten, über die man diskutieren kann, haben die Welt auch noch nicht wirklich verändert. Aber ich sage dir, was die Welt verändert, ist die Kraft Gottes. Amen. Und dieses Evangelium, das wir predigen, ist die Kraft Gottes, hat Paulus gesagt. Es enthält nicht nur die Kraft Gottes, sondern es ist die Kraft Gottes. Und es ist dazu bestimmt, in deinem Herzen durchzudringen. Hebräer 4, Vers 12 heißt es, zu scheiden Seele und Geist, Mark und Bein und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens zu sein. Halleluja. Weißt du, wenn du das Wort Gottes hörst und hinterher noch genauso denkst wie vorher, dann hat es dich nicht wirklich getroffen. Amen. Also sei entschieden heute Morgen, bevor du hier rausgehst, dass du anders denkst. Also du musst es auch nicht durchdenken, wie passiert es? Ja, ich glaube, hier sollte ich vielleicht doch anders denken, da sollte ich anders denken. Nein! Weißt du, du ziehst das Wort Gottes, du bist einfach offen für das Wort Gottes, du erkennst, dass es die Kraft Gottes ist, also lässt du es in dich hinein im Geist und dann bewirkt es, wozu es gesandt ist. Amen. Es drang ihnen durchs Herz. Und sie sagten, was sollen wir tun? Und Petrus sagte, tut Buße. Gefällt jetzt auch gleich nicht wieder jedem. Tut Buße. Kehrt um. Denkt um. Ändert euer Denken, Metanoia. Ändert euer Denken. Buße, Metanoia. Ändert euer Denken. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also Taufe ist auch nicht irgendeine Option, die man irgendwie mal vielleicht mal in Erwägung ziehen könnte, auch mal so als einen kleinen Baustein in meiner christlichen Biografie. Taufe ist das sichtbare Siegel darauf, dass du Buße getan hast, dass du umgedacht hast, dass das Wort Gottes dir durchs Herz gegangen ist und dann ist es keine Option mehr, sondern dann muss es so sein, dass du wirklich wie auf deiner Stuhlkante schon sitzt und sagst, wo ist das Taufbecken, dass ich mich taufen lassen kann? Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Verstehst du? So war es damals. Amen. Und sie ließen sich taufen und dann heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, da hast du es auch damals schon, war es so, es haben nicht alle aufgenommen. Es war nicht so, dass alle aufgenommen haben. Aber dies aufnahmen, heißt es, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das war schon mal nicht schlecht für einen Anfang. 3000 Seelen. Halleluja. Nicht alle haben es aufgenommen. Weißt du, denk nie, okay, weißt du, das Wort Gottes, wenn es richtig und gut und in Kraft und so weiter gepredigt wird, wird immer von allen aufgenommen. Sagt die Bibel nicht. Aber sie sagt, wer es aufnimmt, wer es aufnimmt, sag zu deinem Nachbarn, wer es aufnimmt, der wird verwandelt. Halleluja. Und der wird, und das ist das, jetzt das, worauf es heute eigentlich ankommt, er wird hinzugetan. Mit anderen Worten, er wird zusammengezogen. Er wird zusammengezogen in diese Gemeinschaft derer, die dazu bestimmt sind, in dieser Herrlichkeit Gottes zu leben und aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus Regierungsautorität auszuüben. Halleluja. Und das kannst du sehen dann in Apostelgeschichte 2, Abvers 42, nachdem sie hinzugetan wurden, heißt es nämlich, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Es sind vier Sachen, die er hier nennt, in denen sie verharrten. Zuerstens verharrten sie in der Lehre der Apostel. Halleluja. Entscheidend, absolut entscheidend. Ich sage dir, die Lehre bestimmt das Leben. Die Lehre, die du in einer Gemeinde bekommst, bestimmt dein geistliches Leben. Was nicht gelehrt wird, findet nicht statt. Was gelehrt wird, findet statt, wenn du es mit offenem Herzen aufnimmst. So einfach. Deswegen, ich würde nicht einfach überall mich überall anschließen und überall hingehen, sondern ich würde da hingehen, wo die Lehre stimmt. Amen. Das heißt, wo die Lehre der Bibel entspricht und wo die Lehre geistliches Leben hervorbringt, wenn man sie aufnimmt. Verstehst du? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die Lehre ist das Grundgerüst, sozusagen der Rahmen, in dem sich das geistliche Leben abspielt. Und sie blieben darin. Weißt du, das Wort Gottes, das ist das Interessante am Wort Gottes. Das Wort Gottes heißt es, Paulus sagt es, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Und dieses griechische Wort, das da steht für Hören, ist nicht, der Glaube kommt aus dem einmaligen Hören. Und schon gar nicht kommt der Glaube aus dem, hab ich schon gehört. Verstehst du? So viele sagen, ja, hab ich schon gehört, weiß ich schon, hab ich schon gehört. Ja, vielleicht hast du es noch nicht so gehört, wie du es hören solltest. Vielleicht hast du es mit deinen Ohren gehört, aber noch nicht mit deinem Herzen. Im Französischen zum Beispiel gibt es zwei verschiedene Worte für hören. Das eine ist einfach hinhören, ja, entendre heißt es auf Französisch, ja. Also ich habe es gehört, ja, ich habe das Geräusch gehört. Und dann gibt es ein zweites Wort, das heißt écouter, und das heißt so viel wie wirklich zuhören, wirklich hören. Ja. Wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, hör auf das, was ich sage, dann sagt er nicht entendre, sondern dann sagt er écoute. Ja. Hör zu, hör genau hin, nimm es wahr, was gesagt wird. Amen. Sie verharrten in der Lehre, weil sie wussten, aus dem Hören, aus dem Hören, aus dem Hören kommt der Glaube und mit dem Glauben kommt die Realität. Amen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel hat keinen anderen Weg. Wenn du einen anderen Weg hast für mich in der Bibel, zeig es mir. Aber ich sehe keinen anderen. Das war die Urgemeinde. Das war das erste Zentrum der Herrlichkeit. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und dann zweitens in der Gemeinschaft. Das heißt, sie ließen sich zusammenbauen. Gemeinschaft ist der zweite wesentliche Pfeiler eines Herrlichkeitszentrums. Verbindung untereinander im Geist, im Herzen. Verstehst du? Verbindung nicht nur im Natürlichen. Das ist auch nett, wenn du gemeinsame Hobbys teilst oder gemeinsam Kaffee trinkst oder gemeinsam einen Ausflug machst und so weiter. Das ist schön. Aber noch besser oder entscheidend letztendlich für ein Zentrum der Herrlichkeit ist, dass sie im Herzen verbunden waren. Im Geist verbunden waren. Weißt du, eine Richtung, ein Hunger, ein Ziel, wirklich die Herrlichkeit Gottes auf diesem Planeten manifestiert zu sehen. Willst du das? Halleluja. Weißt du, dann bist du richtig hier. In der Gemeinschaft blieben sie. Untereinander. Und dann drittens im Brechen des Brotes und viertens in den Gebeten. Und beides drückt im Prinzip das eine aus, nämlich die Gemeinschaft und die Verbindung zum Herrn selber. Das heißt, die Gemeinschaft, die sie hatten, war sowohl eine vertikale Gemeinschaft zu Jesus direkt, darin blieben sie, als auch eine Gemeinschaft horizontal zueinander. Und alles wurde zusammengehalten von der Lehre der Apostel. Das heißt, von der Lehre des Wortes Gottes. Davon wurde es zusammengehalten und das bewirkte, was es dann, was du dann nachlesen kannst in Apostelgeschichte 2, Vers 43, wo du dann siehst, die Auswirkungen eines Herrlichkeitszentrums. Also, da heißt es nämlich, es kam aber über jede Seele Furcht, also auch selbst der Außenstehenden, Ehrfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Weißt du, Herrlichkeitszentrum, Zeichen und Wunder. Du kannst es nicht voneinander trennen. Erzähl mir nicht, hier ist ein Herrlichkeitszentrum, aber es passieren keine Zeichen und Wunder. Das gibt es nicht. Weil in der Herrlichkeit Gottes, ich habe es vorher gesagt, ich habe es zitiert, Offenbarung 4, in der Herrlichkeit Gottes gehen Blitze aus vom Thron Gottes. Und diese Blitze sind Energieentladungen. Und hier auf dieser Erde gibt es noch so viele Dinge, die sind nicht eins mit dem, wie es eigentlich im Himmel sein sollte. Die sind noch nicht so, wie sie im Himmel sein sollten. Da ist Krankheit, da ist Gebundenheit, da sind Nöte, da sind Ängste, da sind Probleme, was auch immer. Und diese Blitze gehen aus, um diese Dinge zu verwandeln. Das sind Energieblitze. Zack, und was glaubst du, wie lange dauert es, wenn ein Blitz aus der Herrlichkeit Gottes ausgeht und dein krankes Knie trifft? Was glaubst du, was dann passiert? Aber in einer Sekunde. Heilung. Amen. Also, keine Zeichen und Wunder, kein Herrlichkeitszentrum. Amen. Ist nicht das einzige Kennzeichen, wir gehen weiter. Das heißt, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Das heißt, es spricht von großer Einheit. von einer extrem tiefen Herzenseinheit. Weißt du, nicht eine kommunistische Einheit, die von oben verordnet wird, so nach dem Motto, jetzt lass uns einfach mal das Privateigentum abschaffen oder so. Das war das nicht. Das haben manche ein bisschen falsch verstanden manchmal. Das war das nicht. Sondern es war eine tiefe Einheit der Herzen, die sie alles gemeinsam haben ließ. Das war übernatürlich. Halleluja. Kannst du sehen, diese Bewegung, weißt du, wir sind immer noch drin im Zusammengezogenwerden. Das war das, was ich im Geist gesehen habe, an vielen Orten. Halleluja. Herrlichkeitszentren formieren sich, starke Zentren der Einheit, der Liebe. Ja? Sie verkauften sogar die Güter, die Habe, verteilten sie, je nachdem einer bedürftig war. Das ist Liebe, ein Ausdruck von Liebe, von Hingabe an Gott, aneinander. Liebe ist ein wesentliches Kennzeichen der Zentren der Herrlichkeit, Einheit. Und jetzt geht's weiter. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Einmütig, das ist nochmal die Einheit. Täglich, das heißt so viel wie, die konnten gar nicht genug kriegen. Weißt du, da war nicht so, oh, weiß auch nicht, diesen Sonntag, ja, ich war erst letzten Sonntag in der Gemeinde, ach, diesen Sonntag mache ich mal Livestream, ist auch einfacher, kann man so schön im Bett frühstücken. Oder, weißt du, so waren die nicht drauf. Amen. Sondern täglich verharrten sie einmütig, es zog sie zusammen. Sie wollten. Amen. Weißt du, die konntest du gar nicht abhalten, in die Gemeinde zu rennen. Das war nicht so, die mussten nicht ständig locken und sagen, ah ja, komm doch, ach, wir haben noch ein Meeting, komm zu unserem Meeting. Nein, die kam gerannt. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, da haben wir wieder das Brechen des Brotes, nahmen Speise und jetzt kommt's mit Jubel. Halleluja. Mit anderen Worten, ein wesentliches Kennzeichen eines Zentrums der Herrlichkeit ist was? Freude. Sag mal zu deinen Nachbarn, Freude. Und schau mal so, wie wenn du schon mal was davon erlebt hättest. Freude. Halleluja. Freude war in ihrer Mitte. Große Freude mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Das heißt, die waren nicht irgendwie stolz, die waren nicht irgendwie auf Karriere aus oder irgendwas, sondern die waren einfach in ihrem Herzen, schlicht in ihrem Herzen, aber voller Freude. Und dann heißt es, sie lobten Gott. Das ist der Lobpreis. Starker Lobpreis ging aus von diesem Zentrum. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Mit anderen Worten, es hatte Ausstrahlung. Die Menschen in der Welt merken, wow, bei denen ist was Besonderes. Von denen geht was aus. Das ist gut, das ist positiv. Die haben vielleicht noch nicht das Evangelium verstanden gleich. Die haben noch nicht gleich sich bekehrt. Aber sie haben gemerkt, wow, das sind irgendwie gute Leute, die können wir brauchen. Die können wir brauchen, also sich in der Politik, die können wir brauchen in der Wirtschaft, die können wir brauchen im Erziehungswesen, die können wir brauchen im Krankenwesen, die können wir da brauchen, weil von denen geht was aus. Die haben eine Freude, die haben eine Einfachheit des Herzens, die haben eine Klarheit, die haben eine Liebe, die haben auch eine Kraft, und wenn es drauf ankommt, dann beten sie sogar für die Kranken und die werden gesund. Halleluja. Amen. Ein Gunst beim ganzen Volk. Und dann heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mit anderen Worten, die Ernte wurde eingebracht. Halleluja. Eine gewaltige geistliche Offensive kam in Gang. Also von Jerusalem ging eine gewaltige geistliche Offensive aus. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran erinnern. Ich habe es Anfang des Jahres gepredigt. Ich glaube, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr der Offensive ist für den Leib Christi. Halleluja. Weißt du, die Türen sind weit offen für das Evangelium. Wir müssen nur das Land einnehmen. Wir müssen durchgehen. Es ist eine Zeit der Offensive. Ihr Leben ist nicht eine Zeit dafür, auf dem Stühlchen zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert oder bis vollends die Endzeit über uns hereinbricht oder die Trübsal anbricht oder was auch immer, sondern es ist die Zeit für geistliche Offensive. Weißt du, Jesus hat es gesagt, ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Weißt du, das ist eine Vision auf dem Herzen Gottes, diese Welt zu verwandeln. Und ich sag dir, diese Vision hat ganz stark damit zu tun, mit diesen Zentren der Herrlichkeit. Amen. wo Gott hungrige Menschen zusammenzieht. Haben Sie jetzt letzte Woche wieder in der Schweiz erlebt, am Donnerstag, ja, Himmelfahrt. Der ganze Tag, weißt du, ein kompletter Tag Lehre und Aktivierung. Und wir waren im Januar da gewesen und hatten da Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht. Und da waren so um die 250 Leute da. Und jetzt haben wir diesen Lehrtag gemacht. Und da dachte ich, okay, ein ganzer Tag Lehre, da kommen sicher deutlich weniger Leute als beim Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ja. Dachte vielleicht so 80 oder 100 Leute, das wäre schon ganz gut, wenn da kommen würden. Aber ich sagte, es waren 165 Leute da. Hungrig, der Saal war wieder voll. Halleluja. Hungrig nach dem Wirken Gottes. Gott zieht zusammen. Gott zieht zusammen in dieser Zeit. Gott zieht die Hungrigen zusammen. Und weißt du, nicht nur hier in Filderstadt, sondern in deinem Heimatort, in deiner Stadt, wo in deinem Land, weißt du, in der Schweiz, in Österreich, wo auch immer, überall will er Zentren der Herrlichkeit aufbauen. In ganz Europa, in den Nationen der ganzen Welt. Amen. Und es beginnt zu passieren. Selbst in den USA zieht er Leute zusammen. Was heißt selbst? Auch in den USA. Aus unserer Perspektive selbst, weil es so weit ist über den Teich, ja. Aber er zieht Leute zusammen, ja, die hungrig sind nach der Herrlichkeit Gottes. In Afrika, in Asien, überall, er zieht Leute zusammen. Kristallisationspunkte des Wirkens Gottes. Herrlichkeitszentren. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Von ihnen geht Autorität aus. Von ihnen geht Regierungsautorität aus. Und ihr Lieben, ich glaube nicht, dass Gott mich diese Vision hat umsonst säen lassen, sondern er hat mich diese Vision säen lassen. Erstens natürlich, weil er möchte, dass der Leib Christi diese Vision hört. Ich habe sie, glaube ich, in meinem ersten Buch auch mitgeteilt. Aber ich glaube auch, er hat sie mich säen lassen, weil er will, dass wir einen Anteil daran haben. Er will durch uns hier bei Glory Life, er will Zentren der Herrlichkeit aufrichten. Weißt du, ich glaube, dass jedes Glory House, das wir bisher gegründet haben, ein solcher Kristallisationspunkt ist für die Herrlichkeit Gottes. Jedes Glory-Life-Zentrum, ein Kristallisationspunkt für die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass er noch viele solche Zentren aufrichten wird. Ich glaube, dass er noch vielen Orten, weißt du, in Frankreich, in England, in Polen, in Italien, in der Ukraine, in den USA, in Afrika, in Australien, wo auch immer Gott uns hinschickt, weißt du, wo auch immer wir sehen. Schau, weißt du, ich halte immer Ausschau, ich schaue einfach, wo zieht Gott Hungrige zusammen? Und dann setzt man die Kraft Gottes frei. Herrlichkeitszentrum, komm in Existenz. Herrlichkeitszentrum, bilde dich in Jesu Namen. Wir sprechen da rein. Wir kommen da rein mit Lehre. Wir kommen da rein mit dem Wort Gottes. Wir kommen da rein mit Zeichen und Wundern. Und Herrlichkeitszentren beginnen sich zu bilden. Amen. Kannst du das sehen? Halleluja. Also das ist der Plan Gottes, wie er seine Herrlichkeit ausbreitet. Habakuk 2, Vers 14 heißt es, dass in den letzten Tagen die ganze Erde damit bedeckt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Wie soll das passieren? Wenn nicht durch solche Zentren der Herrlichkeit. Amen. Taschen der Herrlichkeit, wo Leute hinkommen, wenn sie wissen, okay, jetzt brauche ich wirklich Gott. Weißt du, Leute, die vielleicht sonst nicht gläubig sind, aber die sagen, wow, ich brauche wirklich Gott, ich brauche ein Wunder, ich brauche einen Durchbruch, ich muss Gott kennenlernen. Weißt du, dann wissen sie, aha, da gibt es Zentren der Herrlichkeit, wo wirklich Gott wirkt. Weißt du, wo nicht nur Religion ist, wo nicht nur schöne Reden geschwungen werden, sondern wo wirklich Gott wirkt. Amen. Und dann kommen sie dahin und dann werden sie verwandelt. Amen. Und was ich weiter gesehen habe in dieser Vision, das war der letzte Teil der Vision, nein, ich habe dann gesehen, wie diese Herrlichkeitszentren zuerst an verschiedenen Orten einfach aufgepoppt sind, immer mehr solche Zentren der Herrlichkeit, Gloryhäuser, Herrlichkeitszentren, wie auch immer, ja, auch bestehende Gemeinden, die wirklich zu Herrlichkeitszentren werden, die einfach erfasst werden von diesem Hunger, von diesem Wirken Gottes, von dieser Vision Gottes, ja, aus unterschiedlichen, auch in unterschiedlichen Denominationen, Konfessionen, überall, weißt du, überall können Herrlichkeitszentren entstehen, überall da, wo Menschen hungrig sind, weißt du, Gott interessiert sich überhaupt nicht für irgendein Label, der irgendwo draufsteht, sondern entscheidend ist, was passiert im Herzen. Und im Herzen werden wir zusammengezogen. Ja. Im Herzen werden die Herrlichkeitszentren gebildet durch die Herzen. Ja. Und der letzte Teil der Vision, den ich dann gesehen habe, war, dass ich diese verschiedenen Herrlichkeitszentren, neue Gemeinden, neue Herrlichkeitszentren, bestehende Gemeinden, die zu Herrlichkeitszentren wurden, unterschiedliche Denominationen, Konfessionen, dass sich diese Herrlichkeitszentren untereinander verbunden haben. Und als sie sich untereinander verbunden haben, war es wie ein Herrlichkeitsnetz, das gespannt wurde. Und plötzlich war es so, dass nicht mehr nur einzelne Taschen der Herrlichkeit in den Nationen waren, sondern plötzlich war es so, dass die Herrlichkeit Gottes die ganze Nation überfluten konnte. Halleluja. Amen. Plötzlich war Habakuk 2, Vers 14 erfüllt. Die ganze Erde wird davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, dafür haben sie Kraft empfangen an Pfingsten. Also, wofür haben sie Kraft empfangen an Pfingsten? Die Herrlichkeit Gottes auszubreiten. Amen. Weißt du, wenn wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes bleibend Nationen bestimmt, ist es nicht ausreichend, nur evangelistische Einsätze zu machen und Bekehrte zu machen. Hier Bekehrte und Bekehrte dort und Bekehrte dort. Nein, die Bekehrten müssen gesammelt werden in diesen Zentren der Herrlichkeit. Weil das ist die Verheißung. 1. Timotheus 3, Vers 15, ich habe es vorher schon gesagt. Die Gemeinde Gottes, sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nicht einzelne Bekehrte, sondern die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Amen. Und deswegen ist letztendlich der ultimative Plan, weißt du, wenn Apostelgeschichte 1, 8 heißt, wir werden seine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde, dann ist damit eine Vision beinhaltet, wirklich, ich sag's mal mit meinen Worten, wirklich in allen Nationen, in allen Städten, in allen Regionen solche Zentren der Herrlichkeit zu etablieren. Halleluja. Und dafür wollen wir einstehen. Amen. Und das ist das, worauf die Welt wartet. Weißt du, das ist das, worauf die Welt, wo die Welt schauen wird. Weißt du, wir haben das, und das zum Schluss eine letzte Bibelstelle, einfach weil das ist eine prophetische Vorausschau letztendlich dieser Herrlichkeitszentren vom Propheten Jesaja in Jesaja Kapitel 2, ja, wo er von dem Ende der Tage spricht. Da heißt es Jesaja 2, Vers 2, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Klar, er spricht hier natürlich aus seiner Perspektive zunächst mal von der Stadt Jerusalem, aber prophetisch im Geist spricht er von der Gemeinde Jesu. Verstehst du? Und die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, das hat ja Jesus gesagt, die Stadt auf dem Berg zu sein. Die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, das himmlische Jerusalem hier auf der Erde zu repräsentieren. Die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, ein Kristallisationspunkt zu sein, wo die Nationen hinströmen. Und wo es weiter heißt, Vers 3, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Amen. Und wie gesagt, Jerusalem im Alten Testament in den Prophetien ist immer eine Vorausschau, auch gleichzeitig ein Vorschatten für die Gemeinde Jesu im Neuen Bund. Was er hier sieht, letztendlich ist ein großes Herrlichkeitszentrum. Ich glaube, dass es im Neuen Bund, weil wir leben im Neuen Bund, sind es viele Zentren an vielen verschiedenen Orten, die aber gleichzeitig den einen Leib bilden und damit auch wieder ein Zentrum sozusagen sind. Aber an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ausdrucksformen. Aber genau das wird ihr Kennzeichen sein, nämlich dass die Völker dahin ziehen. Das ist wie, weißt du, dass wenn die Gemeinde Jesu, wenn wir Gottesdienst feiern, auch heute hier ist es so, nächstes Wochenende haben wir unsere prophetische Pfingstherrlichkeitskonferenz. Weißt du, das wird auch wieder so sein. Die Menschen werden von überall her gezogen, aus ganz Mitteleuropa werden sie kommen, sind gezogen zum Berg des Herrn, um Weisung zu bekommen, um Weichen zu stellen, um auch das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu sprechen und im Geist Dinge zu setzen für die kommende Zeit. Amen. Halleluja. Übrigens, wenn du noch nicht angemeldet bist, auch du über Livestream für unsere Pfingstherrlichkeitskonferenz Zwischenspot, dann melde dich so schnell wie möglich an, weil wir werden ein gewaltiges Gipfeltreffen der Herrlichkeit Gottes haben. Von diesem Treffen nächstes Wochenende wird definitiv Regierungsautorität ausgehen. Amen, das weiß ich. Da wird etwas ausgehen, Weisung wird ausgehen, ja, Regierungsautorität wird ausgeübt werden, Weichen werden gestellt werden, Kraft wird sich freisetzen. Warum? Weil wir zusammengezogen werden als diejenigen, die hungrig sind. Wenn du nicht hungrig bist, dann komm am besten nicht. Weil sonst ist es eine gefährliche Versammlung für dich. Amen. Du könntest verändert werden. Nein, du wirst verändert werden. Weißt du, ich sage dir, nicht nur du wirst verändert werden, sondern deine Familie wird verändert werden, deine Nachbarschaft, deine Stadt, deine Nation. Weißt du, Zentren der Herrlichkeit werden sich bilden, auch von diesen Gipfeltreffen aus, von hier aus. Zentren der Herrlichkeit werden sich bilden in den unterschiedlichen Städten, Nationen und Regionen. Weißt du, jetzt ist die Zeit zu bauen. Jetzt ist nicht nur die Zeit zu hören und zu sagen, ja, Amen und sich gut zu fühlen, sondern jetzt ist die Zeit zu bauen. Halleluja, jetzt ist die Zeit, wirklich offensiv das Land einzunehmen. Jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat ihn uns gegeben, sagt das Wort. Aber Gott sagt auch zu Josua, so mache dich nun auf, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich euch zeige. Amen. Halleluja. Und das ist ein Land, ein persönliches Land für jeden Einzelnen von uns. Ich sag's dir, es ist ein persönliches Land, eine persönliche Bestimmung, eine persönliche Position für jeden Einzelnen von uns in diesem mächtigen Herrlichkeitswirken in dieser letzten Zeit. Also er hat für dich maßgeschneidert eine Positionierung und in dieser Zeit positioniert er dich. Ja, er führt dich. Weißt du, manche Sachen werden wahrscheinlich umpositioniert auch noch in der kommenden Zeit. Ja, an manchen Stellen. Weil, weißt du, es bringt nichts auf die Dauer, mit Leuten dich zu verbinden, die nicht hungrig sind, die nicht vorwärts gehen wollen. Es bringt nichts. Da kommst du nicht weiter. Ja? Also kann es manchmal dran sein, einfach, dass manchmal werden bestimmte Beziehungen wichtiger und andere werden unwichtiger, weil es einfach darum geht, gemeinsam dieses Herrlichkeitshaus Gottes zu bauen und darin zu gehen und sich damit zu verbinden. Amen. Also es ist auch eine Zeit der Positionierung. Ich möchte auch heute Morgen beten für jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne wirklich positioniert wird in oder sich positionieren lässt, sage ich mal so, in diesem Auftrag Gottes, in dieser Bestimmung Gottes. Weißt du, warum machen wir das alles? Weil wir ihn lieben. Amen, weil wir Jesus lieben. Liebst du Jesus? Weißt du, es geht nicht darum, irgendein Werk zu bauen, damit wir irgendwie sagen können, wir haben ein großes Werk gebaut. Sondern es geht darum, wir lieben Jesus und wir wollen sehen, dass seine Pläne für diese Endzeit zustande kommen. Amen. Weißt du, dafür gebe ich mein Leben, verstehst du? Das ist nicht nur einfach irgendwie sowas, oh ja, das ist ganz nett, das kann ich auch mal machen und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann mache ich es halt nicht mehr. Nein, weißt du, Paulus hat schon gesagt, ein Zwang liegt auf mir. Da ist ein Auftrag von Gott, der erledigt werden muss. Das ist eine Bestimmung für mein Leben und für dein Leben, für jeden Einzelnen von uns. Und weißt du, diese Bestimmung kommt zustande in dem Moment, wo du sagst, jawohl, dafür gebe ich mich hin, dafür gebe ich mein Leben, dafür setze ich mich ein. Weißt du, nirgendwo in der Bibel steht, dass einfach überall Herrlichkeitszentren entstehen werden und mächtig die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, ohne irgendwelche Schmerzen. Ohne Wachstumsschmerzen zum Beispiel. Kennst du das? Ja, wenn Kinder wachsen, ja, haben sie manchmal Schmerzen. Ja, weil wenn sie schnell wachsen, haben sie Wachstumsschmerzen. Ja. Ich kann mir vorstellen, da in der Jerusalemer Urgemeinde hatten sie ganz schöne Wachstumsschmerzen. Stell dir mal vor, du, 120 Jünger müssen an einem Tag mit 3000 neuen Leuten fertig werden, nur, die keine Ahnung haben von Tuten und Blasen. Die erstmal gelehrt werden müssen, die erstmal gegründet werden müssen, die erstmal überhaupt mal lernen müssen, was überhaupt heißt, Jesus nachzufolgen. Ich meine, war schon eine gewisse Herausforderung wahrscheinlich. Gewisse Wachstumsschmerzen, aber die Bibel schreibt nicht so sehr von den Wachstumsschmerzen, außer dass sie sagt, das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Aber die Wachstumsschmerzen hat es mit Sicherheit gegeben. Aber die waren bereit, weißt du, die haben gesagt, ja, da geben wir unser Leben rein. Also Gott sucht solche, die ihr Leben reingeben. Gott sucht nicht nur solche, die einen guten Platz suchen, wo sie sich mit ihrer Familie irgendwie wohlfühlen oder wo sie irgendwie auf ihre Kosten kommen oder ihre Bedürfnisse befriedigt werden oder alles eben so ist, wie sie sich das in ihren Idealvorstellungen vorgestellt haben. Das wird sowieso nie so sein. Weißt du, auch die Urgemeinde, so herrlich sie war, ideal war sie trotzdem nicht in allem. Die hatten auch Konflikte, die hatten auch Probleme. Einmal zum Beispiel gab es ziemliche Trouble, ja, weil sich die Witwen und die griechischsprachigen Witwen haben, oder beziehungsweise die griechischsprachigen haben sich beschwert, dass ihre Witwen bei der Versorgung übersehen werden. Ja, und dann haben die Apostel festgestellt, oh, wir haben eh viel zu viel zu tun. Wir kümmern uns hier um die Tische und so weiter. Und dabei müssen wir uns eigentlich auf das Wort Gottes konzentrieren. Und dann ging es darum, was machen wir jetzt? Und dann wurden Diakone eingesetzt und so weiter. Also da gab es schon Dinge, verstehst du? Weißt du, da... Das war die Jerusalemer Gemeinde war keine perfekte Gemeinde. Sie war immer noch verbesserungswürdig, aber trotzdem war sie eine herrliche Gemeinde. Und das ist ein kleiner Unterschied. Die herrliche Gemeinde ist nicht eine perfekte Gemeinde hier auf der Erde, aber sie ist herrlich. Und von ihr geht Herrlichkeit aus. Und von ihr geht übernatürliches Wirken aus. Und von ihr geht Transformation aus. Und von ihr geht Regierungsautorität aus. Halleluja. Und dafür hat Gott uns bestimmt. Weißt du, davon ein Teil zu sein, dafür hat Gott dich bestimmt. Und dafür hat Gott mich bestimmt. Jeder an seinem Platz, jeder an seinem Ort. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Ich möchte für uns beten. Halleluja, dass jeder seinen Platz einnimmt in dieser Zeit, dass jeder seinen Platz findet, dass jeder neu auch, also das möchte ich auch beten heute Morgen, dass jeder neu mit der Kraft Gottes erfüllt wird. Weißt du, wann wirst du neu mit der Kraft Gottes erfüllt? Das habe ich bei mir selber festgestellt. Kleiner Tipp, du wirst neu mit der Kraft Gottes erfüllt, wenn du dich in einer neuen Dimension und Art und Weise entscheidest für etwas. Also die Kraft Gottes liegt immer auf der Entschiedenheit. Wenn du sagst, jawohl, ich werde meine Bestimmung erfüllen. Jawohl, ich werde mich nicht rausbringen lassen. Jawohl, dafür stehe ich. Das, was du gepredigt hast heute Morgen, Pastor, dafür will ich auch mitstehen. Dafür will ich mein Leben geben. Weißt du, dann wird er dich neu füllen mit seiner Kraft in dem Moment. Du schüttelst alles andere, was dich schwach machen will. Du schüttelst es ab, alle komischen Gedanken. Und du bist neu entschieden und du sagst, jawohl, da bin ich dabei. Halleluja. Und Gott kann dich neu füllen. In dem Moment. Neue Entschiedenheit, neue Füllung. Neue Klarheit, neue Erfüllung. Halleluja. Also, es wird dich was kosten. Aber es bringt nichts, darüber Gedanken zu machen. Amen. Weil erstens lohnt sich's. Und zweitens, es ist Gott, der es beauftragt hat. Amen. Und wenn es Gott ist, der es beauftragt hat, dann ist es sowieso immer gut. Halleluja. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, auch in dieser kommenden Zeit, Gott hat es beauftragt. Wir gehen wirklich auf einen Kairos-Punkt wirklich zu. Deswegen glaube ich auch, dass wirklich das kommende Wochenende sehr wichtig wird. Ja? Wir gehen wirklich auf so einen Kairos-Punkt zu, weißt du, wo Gott wirklich etwas zur Explosion bringt in unserer Mitte. Und er bringt es zur Explosion mit den Entschiedenen, nicht mit den Unentschiedenen, nicht mit den Konsumenten, sondern mit den Teilhabern. Woran kannst du Konsumenten von Teilhabern unterscheiden? Ganz einfach. Konsumenten sind sofort weg, wenn es für sie sich nicht mehr so gut anfühlt. Teilhaber sind solche, die sagen, durch dick und durch dünn, durch hoch und durch tief, egal, und wenn es was kostet, aber ich sehe vor mir die Freude, um deren Willen ich durchgehe. Ich will etwas bewirken, ich will etwas für das Reich Gottes voranbringen. Ich bin mit nichts weniger zufrieden. Amen. Bist du so jemand? Halleluja. Okay, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen heute Morgen hier und auch für jeden, der über Livestream zuschaut. Ich danke dir, Herr, für die Bewegung deines Geistes in dieser Zeit, so wie ich es damals in dieser Vision gesehen habe, dass du Hungrige zusammenziehst, Herr. Dass du diejenigen, die sagen, jawohl, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berg unseres Herrn. Dass du sie zusammenziehst. Dass du sie zusammenziehst, Herr, und dass immer mehr Zentren wirklich entstehen, Herr, die wie Gipfeltreffen sind in deiner Herrlichkeit, Herr. Zentren deiner Herrlichkeit, Herr, wo Leute wirklich auf den Gipfel kommen, um dich zu erleben und dann vom Gipfel weiterzugeben. So wie Mose damals vom Gipfel des Berges aus weitergegeben hat ans Volk Israel, Herr. So sind wir bestimmt, auf den Gipfel zu gehen in deiner Herrlichkeit und von dort weiterzugeben hier auf der Erde, Herr. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute hier zuhört. Ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich, dass du alles wegschüttelst, alles wegerschütterst aus dem Leben, was irgendwie Sand im Getriebe sein könnte, Herr. Alles wegschüttelst, was irgendwie verhindern könnte, Herr, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, Herr. Alles wegschüttelst, Herr, was Frucht hindern kann, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du positionierst, Herr, in Klarheit, Herr, dass du positionierst, Herr, in göttlicher Wahrheit, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich an seinen Platz führst, Herr. Halleluja. Ihr vom Lobpreisteam, ihr könnt nach vorne kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für die geistliche Offensive, die du geplant hast, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Bist du bereit? Manche sind sich noch nicht so sicher. Ich habe den Eindruck, wo es vielleicht bei dir eventuell noch hakt, dass du denkst, boah, kann ich da wirklich meine Position einnehmen? Dass du denkst, oh, bei mir ist noch nicht alles in Ordnung in meinem Leben. Ich habe noch einige Baustellen und deshalb, wie soll ich meine Position in Regierungsautorität einnehmen? Aber Gott sagt, das ist eine absolute Lüge, sondern er sagt, ich brauche nur dein Herz. Ich brauche nicht dein Leben, das komplett chaosfrei oder was auch immer, wo alles perfekt ist, sondern ich brauche nur dein Herz, das bereit ist, mein Reich zu bauen und mir zu vertrauen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Also pass auf, lass uns Folgendes machen. Wenn du das möchtest, dann lass uns ihm gemeinsam unser Herz geben, okay? Streck einfach deine Hand aus, wenn du das möchtest. Wenn du ihm dein Herz geben möchtest heute Morgen für seine Pläne in dieser Zeit und für dein Leben. Und sprich mir einfach nach, sag, Herr Jesus, danke für deine vollkommenen Pläne. Für diese Zeit. Herr, ich weiß, ich bin nicht durch Zufall hier auf dieser Erde. Ich bin nicht durch Zufall da, wo ich jetzt gerade bin. Sondern du hast einen Plan für mein Leben, aber auch für dein Reich insgesamt. Und ich gebe dir mein Herz hin, dass du mich gebrauchen kannst in diesen Plänen. Ich gebe dir mein Herz. Mach mit mir, was du möchtest. Und füll mich gerade jetzt mit deiner Kraft, die mich befähigt, das zu tun, wozu du mich berufen hast. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Kraftbefähigung, Kraftbefähigung, Kraftbefähigung. Halleluja. Von oben. In dieser Zeit unseren Stand einzunehmen, Herr. Nicht durch Heer, nicht durch menschliche Kraft, nicht durch menschliche Ideen, sondern durch seinen Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm in deiner Kraft, komm in deiner Kraft, oh, komm in deiner Kraft, oh, komm in deiner Kraft, oh, komm in deiner, oh, komm in deiner Kraft, komm in deiner Kraft, komm in deiner Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich einfach aus. Ja, tu das gerade jetzt mit deinem Herzen. Ich halte nicht zurück. Oh, wir lieben dich, Jesus. Ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück. Ja, ich halte nicht zurück. Also das ist jetzt ein heiliger Moment. Nutze einfach diesen Moment. Ich glaube, dass Jesus einigen von uns hier ganz persönlich begegnen möchte, gerade jetzt. Ganz persönlich, da wo du gerade jetzt bist. Alles, was er braucht, wie du gehört hast, ist dein Herz. Alles, was du brauchst, ist, dass du dich ihm hingibst. Halleluja. Lass uns nochmal singen. I surrender all to you. Einfach einen Moment haben, wirklich in seiner Gegenwart, wo wir einfach ihn uns begegnen lassen. Ihr spielt einfach weiter. Wo wir einfach ihm begegnen. Also er möchte jedem Einzelnen persönlich begegnen. Gerade jetzt. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte dich neu stärken. Er möchte durchdringen durch jede Mauer deines Herzens. Möchte etwas in dir entzünden heute Morgen. Feuer entzünden. In der Tiefe. Wie wir am Anfang gesungen haben, Tiefe ruft der Tiefe zu. Schau ihn einfach an. Schau Jesus an. Der, dem du dich hingegeben hast gerade jetzt. Der, dem du dich hingegeben hast. Darum geht es. Das ist der Kern von allem. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat sich uns zuerst hingegeben. Und jetzt geben wir uns ihm hin. Dass er durch uns tun kann, was er tun möchte. Das ist ein ganz persönlicher Moment jetzt zwischen dir und ihm. Glaub, dass gerade jetzt in diesem Moment neue Entscheidungen fallen, wo wirklich du innerlich im Ergebnis wirklich sagst, jawohl, Jesus, ich gehe für dich. Ich nehme meinen Stand ein. Ich lass mich nicht rausbringen. Ich lass mich nicht abbringen. Sondern ich gehe meinen Weg. Ich laufe meinen Lauf. Halleluja. Heute Morgen hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich eine bewusste Entscheidung getroffen, dich Jesus hinzugeben. Weißt du, Glaube an Jesus, Glaube an Gott ist nicht eine verstandesmäßige Sache, sondern Glaube an Gott wird geschenkt in dem Moment, wo du dich Gott auslieferst, wo du dich ihm hingibst. Wo du dich Jesus hingibst. Wo du einfach von deinem eigenen loslässt. Wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Und die Bibel macht ganz klar, jeder Mensch braucht Jesus. Weil ohne ihn gehen wir verloren. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das heißt, wir brauchen dieses bedingungslose Ja zu Jesus. Wir brauchen diese Hingabe, wir brauchen diese Auslieferung. Weißt du, es geht nicht darum, ob du alles schon verstehst. Sondern es geht darum, dass du ihm deinen Verstand hinlegst. Dass du ihm deinen Verstand auslieferst. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie in deinem Leben bewusst diese Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, du darfst der Herr meines Verstandes sein. Du darfst der Herr meines ganzen Lebens sein. Vielleicht hast du noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen. Also in dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst, sagt das Wort, kommt sein Geist mit seiner Kraft und er bewirkt in dir diesen Glauben. Er bewirkt in dir dieses neue Leben. Er bewirkt in dir diese Herrlichkeit. Er bewirkt in dir dieses Herrlichkeitsleben. In dem Moment, wo du Ja sagst. Wenn du heute Morgen hier bist und du spürst einfach jetzt in deinem Herzen, ja, ich sollte diese Entscheidung heute treffen, ich sollte sie festmachen, ich sollte wirklich ganz bewusst meinen Willen, meinen Verstand, meine Seele, mein Leben, Jesus unterordnen, ihn Herr darüber sein lassen, ihn die Kontrolle übernehmen lassen über mein Leben. Weil ab dem Moment wird alles anders. Wenn du das einfach spürst in deinem Herzen, dann möchte ich gerade jetzt mit dir und für dich ganz speziell und persönlich beten. Und da, wo auch immer du gerade jetzt bist, einfach gib einfach mir ganz schnell ein Zeichen, dass ich das sehe, wo du bist. Und du sagst, jawohl, ich möchte jetzt diese Entscheidung festmachen. Streck einfach deine Hand aus. Ja? Gott sieht deine Hand, Gott sieht auch deine Hand. Da hinten auch. Ist noch jemand? Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte, ja, danke, super, wunderbar. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt diese Entscheidung festmachen. Also es ist ein heiliger Moment, wir sind in der Gegenwart Gottes. So wunderbar. Weißt du, was jetzt passiert? Aber durch deine Entscheidung ist etwas, was wirklich für die Ewigkeit Bedeutung hat. Etwas wird notiert im Buch des Lebens. Dein Name wird notiert im Buch des Lebens, sagt die Bibel. Und ich möchte einfach, wie ich gesagt habe, mit dir und für dich beten, jeder, der jetzt seine Hand gehoben hat. Und ich möchte einfach auch ganz kurz die Hand auflegen. Zuerst wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dann möchte ich dir einfach kurz die Hand auflegen. Und deswegen einfach da, wo du bist, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, hier aus den Reihen raus, sodass ich euch dann auch für euch beten kann. Und wir heißen Sie mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. War noch jemand, herzlich willkommen, war noch jemand, der seine Hand gehoben hat, der noch nicht hier vorne steht, dann komm einfach noch dazu. Halleluja. Danke, Jesus. Und ihr Lieben, wir wollen einfach gemeinsam vor, ja, wir stehen gemeinsam vor Gott und wir wollen einfach gemeinsam unsere Augen schließen, auch jeder, der im Raum ist. Und diejenigen, die jetzt hier vorne stehen, ihr ganz besonders, aber auch jeder, der sonst möchte, kann mir einfach auch mit laut nachsprechen. Ich bete es einfach laut vor und ihr sprecht es einfach laut nach. Ja, herzlich willkommen noch. Super. Und ihr sprecht es mir einfach laut nach und dann werde ich einfach für euch beten und euch die Hände auflegen. Sag einfach, Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist vom Vater, um mich zu Gott zurückzubringen, um mich zum Vater zurückzubringen. Und Herr Jesus, heute komme ich zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich sage ganz bewusst, ich gebe dir meinen Verstand. Ich gebe dir meinen Willen. Ich gebe dir alles, was ich fühle. Alles, was ich verstehe und alles, was ich nicht verstehe in diesem Leben. Ich gebe es dir hin. Und ich bitte dich, Herr, von heute an, sei du der Herr meines Lebens. Komm durch deinen Heiligen Geist jetzt in mein Herz und wirke in mir deinen Glauben, deine Liebe, dein neues Leben. Gerade jetzt, komm, Heiliger Geist. Fülle mich. Amen. Amen. Und ich möchte gern jedem die Hände auflegen, der hier vorne ist. Und jeder, der am Platz ist, einfach streckt eure Hände aus zu denen, die hier vorne sind. Und wir segnen euch in dem Namen Jesus. Wir segnen euch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir segnen euch mit der Kraft des neuen Lebens. Wir segnen euch mit der Realität des Himmels. Wir segnen euch mit dem Geist des Glaubens. Wir segnen euch mit der Herrschaft Jesu Christi. Und wo ihr vielleicht Dinge falsch gemacht habt in der Vergangenheit, sagt Jesus, dir ist vergeben durch mein Blut. Neustart, ein neuer Anfang. Und in dem Namen Jesus spreche ich euch zu. Seid frei und los. Seid frei und los, ihm nachzufolgen. Seid frei und los, sein Leben zu leben. Seid frei und los, in seiner Kraft zu leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei gesegnet in Jesu Namen. Sei gesegnet. Empfang die Kraft des Heiligen Geistes gerade jetzt. Empfang seine Liebe. Empfang seine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Empfang seine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Gott ist hier. Wow, es ist so ein bewegender Moment der Begegnung mit ihm. Jesus ist real, er lebt. Und er zeigt uns den Vater. Und gerade jetzt nimmt er jeden Einzelnen von euch wirklich zum Vater und sagt, der gehört zu mir. Oder der gehört, oder die gehört zu mir. Halleluja. Jetzt sind hinter euch, die hier vorne steht, sind jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter auch von mir, die noch gerne bereit sind, für euch weiter auch zu beten, die euch auch noch was Kleines schenken mögen und einfach euch für diesen weiteren Weg mit Jesus einfach noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben wollen. Deswegen einfach dreht euch einfach mal ganz kurz um. Es steht jemand hinter euch, genau. Halleluja. Und ist bereit, einfach noch mit euch zu sprechen und zu beten. Und ihr dürft einfach mit ihnen noch ganz kurz in den Nebenraum gehen, in den Jugendgottesdienstraum. Und dort einfach kriegt ihr noch weiter Gebet und wird euch einfach noch weiter gedient. Okay? Und wir geben ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Und jetzt wollen wir hier im Saal, solange den weiter auch gedient wird, kommt meine Frau und wir machen uns bereit fürs Abendmahl. Und zusammen Abendmahl feiern heute Morgen, auch ihr über Livestream. Ihr könnt euch bereit machen, holt euch einfach die Elemente, also Saft oder Wein und was, ein Stück Brot. Und dann können wir jetzt zusammen einfach dieses Abendmahl feiern, auch über Livestream. Halleluja. Halleluja. Halleluja, wie wunderbar jetzt zusammen Abendmahl zu feiern und unsere Liebe einfach und unsere Dankbarkeit ihm auszudrücken. Er sagt ja auch, tut es zu meinem Gedächtnis, denkt an mich, denkt an das, was ich für euch getan habe am Kreuz, damit ihr ja frei von aller Schuld seid, damit euch vergeben ist, damit ihr geheilt seid, damit ihr befreit seid und damit ihr Leben habt. Halleluja. Und ich bin diese Woche einfach sehr bewegt worden von dem, was Jesus in Johannes 6 sagt. Bitte lest es nach zu Hause. Es ist wirklich Hammer, was da steht und es ist ganz tief. Und da sagt er, also das ganze Kapitel ist gewaltig, in Kapitel 6, 51 sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Juhu! Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Was könnte einfacher sein, oder? Er hat es gar nicht schwer gemacht. Du musst es nicht 25 Punkte erfüllen, musst es auch nicht, sondern du isst von seinem Brot, du isst sein Fleisch. Halleluja. Und du hast ewiges Leben ab dem Zeitpunkt, ab dem du ihn isst. Das fängt nämlich jetzt schon hier an. Ich bin so froh. Bist du froh? Es fängt nicht erst an, wenn du eine Stufe weitergegangen bist, sondern das ewige Leben fängt jetzt an. Also in dem Moment, und hat schon angefangen für die meisten, die Jesus angenommen haben. Und da sagt er, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Immer Leben, Leben, Leben. Und dann steht in Vers 53 weiter, da sprach Jesus zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Ich bin da so froh, weil du kannst dir einen ziemlichen Kopf drum machen, wie du dich am besten ernährst. Oder hat jemand schon geguckt, wie ernähre ich mich am besten, damit ich 120 möglichst werde? Und damit ich alles richtig mache und damit ich gesund bin und damit es meinem Körper gut geht und damit ich fit bin, damit ich Energie habe. Hat sich jemand schon mal beschäftigt damit? Einige. Und ich sage, das ist nicht schlecht, ja. Das ist gut. Also, auf jeden Fall. Gesunde Nahrung, gesunde Ernährung ist absolut wichtig. Aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Halleluja. Und das ist die wahre Nahrung. Weißt du, die Nahrung, die dir, die den Garant gibt auf Gesundheit. Die den Garant gibt auf langes Leben. Halleluja. Also jedenfalls so lang, bis du deinen Auftrag erfüllt hast, ja. Sieht für jeden ein bisschen anders aus. Aber das ist die wahre Nahrung. Das ist die echte Nahrung. Das ist noch stärker als Superfood, Also es ist das Superfood. Es ist das Superfood schlechthin. Ja, du kannst von morgens bis abends Gerstengrassaft, rote Beetesaft, Sauerkraut und was auch alles, Acai und was, Chia und was es alles gibt, trinken. Und ich sage nicht, das ist schlecht, das kannst du alles machen. Aber es ist noch kein Garant dafür, dass du ein langes Leben hast und komplett gesund bist. Es ist gut für unseren Körper auf jeden Fall. Besser als nur Pizza essen und McDonald's den ganzen Tag zu essen. Aber was noch höher ist und was noch viel stärker ist, ist, wenn wir sein Leib essen, sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Da ist alles drin, da ist jeder Stoff drin, den du brauchst in deinem Körper, den du brauchst für deine Seele und für deinen Geist, den du brauchst, um zu leben, weil in seinem Fleisch und in seinem Blut Leben ist. Er ist das Leben. Sag mal, er ist das Leben. Er ist unser Leben. Und wie wunderbar, auch finde ich, dieses Zeichen, das er uns gegeben hat, dieses klare, wir haben es ja vorhin, sie waren zusammen in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Und das ist dieser eine Teil, den wir jetzt auch besonders feiern, in Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und es zu uns nehmen, dieses bewusste zu uns nehmen von seinem Leben, uns bewusst machen, unser Leben ist in ihm und er ist mein Leben. Er ist Leben für meinen Körper. Halleluja! Er ist Leben für meine Seele. Er ist Leben für meinen Geist. Alles an ihm, alles in Jesus und an Jesus ist Leben. Und wir wollen das wirklich, und ich bitte euch, das wirklich bewusst machen, auch heute bewusst sein Leben aufzunehmen. Also wir haben Ja gesagt zu Jesus, die meisten, und die anderen kommen jetzt noch rein gleich wieder, aber uns bewusst zu machen, er ist unser Leben. All diese Sachen, Fitness, alles gut, ja. Gute Ernährung und so weiter. Aber das echte Leben, das tiefste Leben für unseren ganzen Menschen ist sein Blut. Ist das, dass er und sein Fleisch, dass er sein Leben gegeben hat. Dass er gestorben ist, damit wir Leben haben. Wenn er nicht gestorben wäre, wenn er sich nicht hingegeben hätte, hätten wir kein Leben. Aber er hat sich hingegeben, aus Liebe für dich. Halleluja. Deshalb haben wir Leben. Und zwar Leben in Fülle. Nicht nur ein Rinnsal, nicht nur ein bisschen, sondern Leben im Überfluss. Halleluja. Oh, nehmen wir das, das Leben im Überfluss. Und es heißt hier noch, wer mein Fleisch isst, Vers 54, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen und auch durch den Vater, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen und durch mich. Das Leben in ihm, wir essen ihn, wir nehmen ihn auf mit unserem ganzen Sein, mit unserem Herzen, mit unserem Geist, auch in unserem Körper. Und wir haben sein Leben in allem im Überfluss. Halleluja. Brauchst du ja nicht mehr irgendwo anders das Leben herziehen, sondern es ist in ihm. Und es ist powerful. Und ich muss sagen, am Donnerstag kam ein Ehepaar auf mich zu und die sind nicht mehr jung, sondern die sind schon älter, also sie vor allen Dingen auch. Und 84. Und mir ist richtig aufgefallen, dass sie richtig gut aussieht. Also ich habe sie schon früher gesehen. Sie war früher mal hier und dann sind sie weggezogen. Und ich habe sie gefragt, sag mal, ihr seht so gut aus bei ihr beide und auch du besonders. Und da sagen sie, ja, sie machen jetzt, was kein Gesetz ist, ja, soll kein Gesetz sein, aber sie sagen, sie nehmen jeden Tag zweimal Abendmahl. Und ich dachte, okay, wenn du, also nicht eine religiöse Geschichte, sondern wenn du dir das bewusst machst, das Leben nehme ich auf. Das Leben aus den Toten, aus seinem Blut und aus seinem Fleisch. Dann kommt Leben in mich und in allen Bereichen. Halleluja. Also wollen wir das zusammen machen, okay? Seid ihr bereit, ihn aufzunehmen, sein Fleisch zu trinken? Dann kommt nach vorne oder nach hinten, Halleluja. Nehmt euch ein Stück Matzen haben wir hier oder Saft oder Wein und dann bitte noch nicht alleine trinken und essen, sondern das machen wir gemeinsam. Halleluja. Oh ja, lass uns zusammen aufstehen, wenn du kannst. Und lass uns das Brot hochhalten, was sein Körper, sein Leib repräsentiert. Und es heißt in Matthäus 26, 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Halleluja. Und Jesus, wir denken heute an dich und an dein vollbrachtes Werk und deine Hingabe, an deine Liebe, dass du dich in der Blüte deiner Jahre hingegeben hast für uns aus Liebe, damit wir frei sind von Schuld, damit wir geheilt sind von jeder Krankheit, damit wir das Leben haben können. Und wir preisen dich von ganzem Herzen. Halleluja. Und Herr, wir nehmen das bewusst, auch heute. Und wir danken dir, dass Leben in unser Körper, in unsere Seelen und in unseren Geist hineinkommt, ganz neu. Und auch alles weggespült wird, was da nicht reingehört. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Lass es uns essen. Halleluja, und lass uns den Kelch hochheben. Und dann heißt es, und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut gegeben hast, damit unsere Sünden vergeben sind, und zwar alle. Danke, dass alle unsere Sünden, alles, was wir jemals falsch gemacht haben, jedes Misstrauen dir gegenüber, jede Anklage, alles Böse, einfach was war in Gedanken, in Worten, in unserem Handeln, in irgendeiner Weise, auch unbewusst vielleicht. Herr, ich danke dir, dass es durch dein Blut weiß gewaschen, dass wir weiß gewaschen werden, durch dein Blut, gerade auch in diesem Augenblick. Und dass uns vergeben ist und dass wir freien Zugang haben zu dir, Vater, und zum Leben. Das Leben ist im Blut. Und wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir das Leben haben können. Und wir nehmen das heute ganz bewusst auf dein Leben in unserem Körper, in unserer Seele. und in unserem Geist. Danke, Herr, dass der Tod besiegt ist. Und dass du das Leben gebracht hast, weil du das Leben bist. Danke, Herr, dass der Feind besiegt ist. Auch alles, was uns das Leben nehmen wollte. Und dass du den Sieg gehabt hast. Und den Sieg hast. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für dein Leben. Amen. Lass es uns trinken. Danke, Herr. Dein Fleisch ist wahre Nahrung und dein Blut ist das wahre Getränk. Wir danken dir und wir danken dir, dass überall sich Leben freisetzt. In unseren Körpern, in unseren Seelen und in unserem Geist. Halleluja. In Jesu Namen. Amen und Amen. Danke, Jesus, für dein Leben, das du uns gegeben hast. Halleluja, ewiges Leben. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Halleluja, ihr Lieben. So herrlich. Danke, Herr, dass deine Gegenwart sich lagert. Danke, Herr, dass du jedem von uns persönlich begegnest, auch da, wo er ist, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir zusammen noch hineinsäen, auch in das Reich unseres wunderbaren Herrn und Gottes. Wir wollen hineinsäen in das, was er tut in dieser Zeit. Ich habe euch zum Anfang, ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht aus der Schweiz auch, was Gott in der Schweiz getan hat. Ihr könnt mal die Bilder einblenden. Hier, das war der Hirschensaal in Hinwil, wo wir jetzt letzten Donnerstag Himmelfahrt, in der Schweiz ist ja Auffahrt, hatten wir diesen Tag, die Söhne der Herrlichkeit kommen von morgens 10:30 bis abends um, ja, also mit Mitarbeitertreffen war es dann fast 9:00, genau, also dieser ganze Tag, Halleluja. Und Gott hat echt mächtig gewirkt, viele wurden zugerüstet, viele wurden gelehrt und natürlich auch aktiviert und sind auch viele starke Wunder wieder passiert, neue Fußgewölbe gebildet, alle möglichen kreativen Wunder sind passiert, es war eine gewaltige Zeit. Und dann haben wir, du kannst mal das nächste Bild einblenden, dann haben wir, genau, das ist auch noch von da, das nächste Bild. Genau, dann haben wir an dieser Adresse unseren neuen Verein Glory Life Schweiz gegründet. Das ist genau hinter diesem Glas ist das Büro, wo der Sitz des Vereins Glory Life Schweiz ist. Die Adresse ist im Schutzengel, direkt am Zugersee. Und letzten Mittwoch haben wir da das vollends besiegelt, die Gründung des Vereins und auch die Eröffnung des Kontos. Kannst du mal das nächste Bild reintun? Genau, das im Hintergrund die Berge, in der Mitte, das ist der Anton, der hat das Treuhandbüro dort in der Schweiz, der hat uns diese Sachen erledigt, der hat uns diese ganzen Formalitäten gemacht und das ist in seinem Büro im Schutzengel, da ist der Sitz des Vereins, ja. Hier, Glory Life Schweiz, das ist am Briefkasten. Wir haben die anderen Namen, haben wir zugemacht. Aber das ist Glory Life Schweiz. Und haben wir noch ein Bild? Ja, genau, das ist der Sitz am Zugersee. Ja, das ist im Zug. Also nicht dieses Haus, ja, nicht, dass du denkst, das ist ein paar Meter weiter. Ja, aber am Zugersee im Hintergrund siehst du den Rigi. Ja, preist den Herrn. Also, es geht voran. Preist den Herrn, auch in der Schweiz. Und wenn wir jetzt eine Sammlung einnehmen, dann haben die Schweizer ab sofort eine besondere Möglichkeit. Wir haben nämlich hier ein eigenes Konto für die Schweiz. Das könnt ihr euch ja abfotografieren, wenn ihr in der Schweiz geben wollt. Die Sache ist die, für alle Schweizer zur Information, wenn ihr auf dieses Konto überweist, in der Schweiz ist das Gemeinnützigkeitsrecht ein bisschen anders wie in Deutschland. Deswegen könnt ihr das nicht von der Steuer absetzen über den Schweizer Verein. Beim deutschen Verein, wenn ihr an den deutschen Verein überweist, dann kommt es auf den Kanton an. In manchen Kantonen könnt könnt ihr es dann von der Steuer absetzen. Zum Beispiel im Kanton Zug könnt ihr es absetzen. In manchen Kantonen könnt ihr es nicht absetzen, müsst ihr euch erkundigen. Also ihr könnt auswählen. Ihr könnt entweder auf das Schweizer Konto geben oder ihr könnt auf das deutsche Konto geben. Letztendlich kommt es immer in den gleichen Topf und wird zu den gleichen Zwecken eingesetzt, nämlich die Herrlichkeitszentren Gottes überall aufzubauen, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa. Einfach, das ist eine zusätzliche Möglichkeit, einfach für die Schweizer noch einfacher, einfach auch das Geben zu machen. Und für alle gilt natürlich, ihr könnt, wenn wir jetzt gleich geben zusammen, wir können natürlich auch über PayPal geben, ihr könnt über die Kreditkarte geben. Und jetzt tun wir noch das andere auch rein für die Deutschen, das andere Konto, genau, auch wieder. Genau, das ist das deutsche Konto, da könnt ihr natürlich auch geben. Und wenn du live hier vor Ort bist, natürlich wie immer, du kannst in bar geben, wir geben gleich die Eimer durch, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Für die Schweiz werden wir ab dem nächsten Mal werden wir so Verpflichtungserklärungen haben, wo das Schweizer Konto auf der einen Seite ist und das deutsche auf der anderen, dann kann man auswählen, welches man überweist. Ja, wir wollen wirklich einfach hineinsehen in diesen Boden der Bewegung Gottes, weil ich glaube, weißt du, es ist eine Dringlichkeit drauf auch. Diese Herrlichkeitszentren, das ist eine Dringlichkeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Paulus hat gesagt, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben, um wirklich frei einfach auch diese Herrlichkeitszentren bauen zu können, überall auch in den Ländern, gerade auch Europas. Und deswegen wollen wir wirklich beschleunigt da auch hinein investieren. Und so frag einfach den Heiligen Geist, was du geben sollst heute Morgen, sei da völlig frei drin. Wenn er dir sagt, du sollst nichts geben, weil Gott hier gar nicht am Wirken ist, dann bist du frei, nichts zu geben. Und ansonsten frag einfach und dann wird er dir es zeigen. Und wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, kannst du gerne die Verpflichtungserklärung nutzen. Oder wenn du generell am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung möchtest, hier in Deutschland kannst du das ja bis zu 20% deines Einkommens von der Steuer absetzen. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn du Steuern zahlst, lohnt sich das. Also, lasst uns die Eimer durchgeben und jeder tut das, was Gott ihm gezeigt hat. Lasst uns mit Freuden tun, weil einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und während ihr gebt, einfach noch ganz kurz zum Schluss auch ein, zwei starke Zeugnisse, was Gott auch wieder getan hat und was er immer ständig tut, so starke Dinge. Hier ist ein Beispiel aus einem Glory House. Eine Teilnehmerin unseres Glory Houses hatte durch diverse Vorerkrankungen, durch Blutungsstörungen in ihren Füßen, die so stark waren, dass die Zehen bereits schwarz und abgestorben waren. Die Ärzte sprachen davon, den Fuß amputieren zu müssen. Wir beteten im Glory House über beide Füße. Der eine Fuß war sehr stark betroffen, der andere nicht ganz so stark. Und dann kam mir Hesekiel 37, Vers 4 bis 5 in den Sinn und ich sprach über diesen toten, schwarzen Fleisch, neues Leben, Auferstehungsleben hinein. Und jetzt, zwei Wochen später, sagen die Ärzte, der Fuß muss nicht amputiert werden. Das tote, schwarze Gewebe ist zurückgegangen. Die Teilnehmerin zeigte uns überglücklich ihre Füße. Gott ist so gut und so groß. Sie hat keine Schmerzen und das Gewebe, was noch tot ist, bildet sich weiter zurück. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Amen. Und dann noch ein Zeugnis von jemand, der seine Tante mitgebracht hat aus Leipzig. Letztes Jahr im September war sie zu Besuch und wir haben sie eingeladen, mit uns an einem Sonntag mit in die Gemeinde zu kommen. Sie wurde an diesem Tag vom Heiligen Geist so stark berührt, dass sie ihr Leben seit diesem Tag komplett änderte. Sie hatte ein sehr bewegtes und schwieriges Leben und litt auch unter Verfolgungsängsten. Sie wusste schon seit Kindheitstagen, dass es Jesus gibt und dass das auch der richtige Weg ist, aber sie war der Meinung, dass es zu anstrengend sei, ihm zu folgen. Jetzt hat sie durch die Berührung des Geistes gemerkt, dass es sehr einfach ist, ihrem Herrn Jesus zu folgen. Sie liest seitdem viel in der Bibel, betet viel für andere und engagiert sich für Menschen, denen es schlechter geht. Vor zwei Wochen ist sie vor Gott auf die Knie gegangen und hat um jede Sünde in ihrem Leben um Vergebung gebeten. Sie möchte sich jetzt auch taufen lassen. Ich habe lange für diese Dinge gebetet und meine Gebete wurden jetzt erhört. Ich als ihr Neffe bin Gott von Herzen dankbar dafür. Ist das nicht wunderbar? Halleluja! So schön. Weißt du, das ist das Stärkste, wenn Menschenleben bleibend verändert werden. Halleluja!